Hör den Wind heulen, die Nacht senkt sich herab, in den Schatten rennen. Verdamme deine Liebe, verdamme deine Lügen, durchbrich die Stille, verdamme die Dunkelheit, verdamme das Licht. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Und ob? Nein. Da sind wir wieder. Im Herzen von Europa. Schönen guten Abend, hallo, ich begrüße euch zum Tag des jüngsten Gerichts. Ja, heute ist der Weltuntergangstag. Hättet ihr das gewusst? Ja, dann packt mal ganz schnell noch eure Liebsten ein und ab geht's. Nein, so schlimm ist es nicht. Seit 2011 wird dieser Tag jetzt gefeiert, weil ein besonders populärer Prediger in Amerika da doch sehr viele Leute dazu gebracht hat, daran zu glauben. Er hat dann noch 2 Jahre lang diesen Weltuntergangstag feiern können, bevor er selber das Zeitliche gesegnet hat und ist damit einer der wenigen gewesen, der tatsächlich so viele Leute so stark geprägt hat, dass weiterhin ein Tag zu seinen Ehren oder Unehren gefeiert wird. Und das ist der Rapture Day, der Weltuntergangstag, der ist heute. Also, ne, nein, kein Grund, den Bunker im Wald aufzusuchen, noch könnte weiter oben spazieren gehen. Besonders das reicht aber an Trivia für heute, wa? Alter Schwede, das war jetzt schon ganz schön viel in mein kleiner Kopf. Ich bin nämlich noch ganz gejetlaggt vom 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Müsst ihr mir nachsehen. Also ich war nicht da, ich habe nur meine Schlafrhythmen verschoben. Tja, ja. Aber Benzin und so, das ist ja heutzutage gar nicht mehr so in. Na, fahren die nicht auch mit Solar- und Windenergie? Mit Fahrtwind. Der Smudo hat zwischendrin genervt und fing an mit, ja, wir müssen ja alle auf Ökofuels umstellen. Und eigentlich wollte ich ein Rennen gucken und mich mal nicht irgendwie indoktrinieren lassen. Aber selbst beim Motorsport hast du halt schon die Leute, die dir dann sagen, wie schlimm das alles für die Planetin ist. Ja, aber der Jenson Button hat schon ein E-Sport-Team gemacht. Also nicht E-Sport, sondern für E-Rennsport natürlich, ne? Also ja gut, es gibt ja auch die Formel E, es gibt genau. Diverse... so Rallye-Dings war das, glaube ich, ein Rallye-Team. Also selbst in der Formel 1 fahren die ja einen Hybrid im Endeffekt und es gibt ja auch die... Und was machen die dann? Spielen die Gran Turismo oder was? Plattform oder gar nicht? Nein, die fahren eher Elektromotoren, so verdammt. Ach, ja, Formel E. Ja. Formel E. Tja, Mariana Mazzucato träumt genau, auch. Genau, wie heißt denn die Formel von der Ökonomin hier? Die Claudia Kempfert, wie geht's, hä? Nee. Von elektrischen Schafen, glaube ich. Stimmt, die andere. Nee, von mächtigen Staaten, die ihn mit Zwang lenken. Weil mit Zwang geht alles besser. Und das muss man anmerken. Ja, die Frau Mazzucato und die durfte das im Bundestag den Leuten erzählen. Dann erfahren wir in diesem Artikel vom Wirtschaftskurier auch noch, dass wohl der Spiegel sie den legitimen Nachfolger von Karl Marx genannt hat. Was ich auch sehr gut finde, dass so jemand unsere Bundesregierung denen nahesteht und deren Ziel nahesteht. Weil das klappt alles nicht, ne? Nur dieser perfekte Staat, der ist halt schlau genug und der weiß halt, wir können halt einfach umverteilen, wenn alles zu teuer wird, dann verteilen wir einfach um. Und dann geht das schon alles. Und deswegen müssen wir jetzt hier ins Handeln kommen, weil die Welt geht unter und diese dämliche Wirtschaft, die darf zwar weitergeben, weil die selber lehnt das ja ab, dass sie irgendwie in Karl Marx Tradition irgendwie stehen würde oder so. Also Wirtschaft kann es ruhig schon noch geben, aber der Staat, der ist so innovativ einfach, ne? Der schafft das alles, indem er halt sagt, du, verboten, ja, du musst dies und das machen, weil das mit diesen Anreizen und so, das ist alles Käse, das geht alles. Ja, klingt für mich wie ein Missverständnis, also der Staat ist eigentlich ein dritter Player sozusagen in dem Spiel, der gar nicht so richtig als Käufer, Verkäufer oder sowas auftritt im Markt. Ne? So, eigentlich hat er eine ganz andere Funktion, der Staat, als immer nur irgendwelche Leute beauftragen oder Geld hin und da hin zu schieben oder einzunehmen. Das ist auch eine unsichtbare Hand, aber die sieht man nicht, weil die in dem Panzer drin sitzt und das Gaspedal nach vorne schiebt. Ja, ich sag mal so als Beispiel diese Verschuldung. Ja, als Privatmann kannst du dir nicht so eine Verschuldung nicht erlauben. Und der Staat kann das machen, weil er so viel Assets hat, so auch, ne? Weil er so viele Sachen besitzt und so viele Länder rein hat. Und wir können unserer Währung nicht pleite gehen, habe ich mal gehört. Ja, so der Preis erzielt, glaube ich. Hat eine weltweit bekannte Ökonomin aus unserem Bundestag gesagt. Ja, aber ich habe auch ich erinnere mich, dass ich vor einer Weile einen ähnlichen Artikel eingereicht habe. Da ging es auch darum, dass der Habeck diese Mazzucato so gut findet. Und die hat doch, glaube ich, aber auch andere Kriterien eben entwickelt als nur monetäre, wonach man dann den Erfolg der Wirtschaft misst oder sowas, glaube ich. Ne? Ja, da gibt es ja schon viele Kriterien dafür. Mhm. Die haben sich nur alle nicht durchgesetzt. Warum wohl? Ja, jetzt machen wir das mit dem ESG, dann machen wir es zwangsweise. Weil die einfach viel zu gut sind, die Kriterien. Ja, ESG ist halt ein weiterer Versuch. Allerdings geht ESG noch weiter hinaus, weil das ja noch diese ganze soziale und politische Komponente damit reinbringt. Aber generell ja, ein Staat kann in seiner eigenen Währung nicht pleite gehen, weil er, bevor das passiert, die Schulden weginflationiert. Also ein Staat kann illiquide werden, aber nicht pleite gehen, ja. Naja. Ja, aber das mit diesen mit den Kriterien aus der ESG, das hatte ich schon so verstanden, dass der Habeck das auch gut findet. Also dass auch diese sozialen Komponenten und Frauen in Führungspositionen und so weiter als Erfolgsfaktoren gewertet werden sollen, ne? Ja, als weiche Faktoren ist das ja sowieso schon überall eingepreist. Es soll halt nur verstetigt werden. Ja, wenn das über das ESG eingepreist wird, dann ist das so wieder immer härter, ne? Mhm. Ja. Dann wird das immer schwieriger. Die Säcke. Aber wie viele Lieblingsökonomen hat der Habeck denn noch? Wahrscheinlich nur die eine, ne? Ja. Die reicht ja auch. Wenn das die Nachfolgerin von Karl Marx ist, ist das auch genau die richtige. Vom Namen her ist das ja eine Italienerin wahrscheinlich. Könnte also sein, dass sie die große Gegenspielerin ist, der Staatspräsidentin oder dieser Kanzlerin, was ist denn, wie heißt es in Italien, weiß ich nicht genau, die Ministerpräsidentin da, die da gewählt wurde. Aber das nur so nebenbei. Ja, können wir uns auf was einstellen hier, wenn die nächsten Kriterien geändert werden. Um Geld geht es dann nicht mehr, Wohlstand muss anders bemessen werden, hat die Jürgen Eckert ja auch gesagt. Ja. Der Wohlstand des Weniger. Wir brauchen einen Wohlstand des Weniger, genau. Und zwar weniger BIP und weniger Zahlengeschiebe und mehr Wohlgefühle. Fühle ich es richtig. Und dass du einen Teil deiner Arbeit einfach auch, deiner Zeit auch der ökologischen und sozialen Arbeit widmest. Genau. In der Brigade. Haben Sie schon mal über ein Ehrenamt nachgedacht? Der wahre Wohlstand ist doch das Gemeinwohl. Also wer Ehrenamt macht, kriegt zwei Schabenriegel extra. Genau, deswegen ist es auch damals schon Commonwealth, ne? Also Wohlstand für alle oder so, genau, auch die Linke doch gesagt. Commonwealth. Ja, da gibt es so viele Bedeutungen davon. Deswegen ja, unterschiedlich. Ja. Hier haben wir den Hasso Mansfeld, seines Zeichens irgendwie. Entrepreneur und ehemaliger Journalist auch wohl, der stellt hier eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Artikel 21 unseres Grundgesetzes errichtet kein Monopol für Parteien, an der politischen Bildungsbildung mitzuwirken. So können auch andere Gruppen wie NGOs oder Einzelpersonen Einfluss nehmen, ohne dabei politische Parteien sein zu müssen. Die Gründung und Ausrichtung von NGOs ist durch die Vereinigungsfreiheit des Artikel 9, ihre Betätigung im Meinungsbildungsprozess durch die Meinungsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz, geschützt. Beide Grundgesetzartikel verlangen weder eine politischen Parteien vergleichbare Rechenschaft in finanzieller Hinsicht noch den gleichen Grad an innerer Demokratie. Das Grundgesetz geht also davon aus, Parteien und sonstigen Vereinigungen kämen unterschiedliche Funktionen zu, was eine unterschiedliche Ausstattung mit Rechten und Pflichten rechtfertige. Diese normative Vorstellung wird jedoch der Realität immer weniger gerecht. Wenn strukturelle Anforderungen an die demokratische Verfasstheit der Parteien schon alleine deshalb gestellt werden, weil sie die Macht haben, an der politischen Willensbildung mitzuwirken, dann muss Vergleichbares auch für solche Gruppierungen gelten, die ebenfalls großen Einfluss auf die politische Meinungsbildung ausüben können. Da sich die NGOs in ihrer diesbezüglichen Bedeutung den Parteien immer mehr annähern, müssen auch die an sie gestellten Anforderungen immer weiter steigen. Transparenz und Rechenschaftspflichten müssen von NGOs immer dann eingefordert werden, wenn sie Sonderrechte gegenüber Bürgern und anderen Vereinigungen in Anspruch nehmen. Sonderrechte verleihen Macht um mit dem Prinzip der Demokratie ist untrennbar die Beschränkung von einmal verliehener Macht verbunden. Die Mächtigen müssen sich der Kontrolle durch das Volk stellen. Nur so bleibt der demokratische Diskurs vital und können die unterlegenen Kräfte von heute eventuell zur Mehrheit werden. Wenn aber Machtpositionen nicht kontrollierbar sind, verfestigen sie sich, der Diskurs versteinert und die Demokratie mutiert schlimmstenfalls zu einem autoritären Ständestaat. Und da möchte ich gar nicht mal was hinzufügen. Also ist ja eigentlich, ich habe mir da so noch in der Form noch nie Gedanken drüber gemacht, weil eigentlich müssten hier auch längst Kontrollorgane geschaffen worden sein, die uns eben sagen, wo bekommen denn diese Leute Geld her? Und wie genau sind die Ströme? Werden ja, die vielleicht... viele von den Leuten haben sich doch diese Selbstverpflichtung hier transparente Zivilgesellschaft. Das ist doch so ein Logo, was auf den ganzen Internetseiten von denen überall prangt. Und das heißt ja, aber dann, das ist wahrscheinlich auch eine NGO, die das verleiht. Also, ja, das kann sein, aber da gibt es auf jeden Fall so Regelungen, was sie dann, um sich das da anpinnen zu dürfen, machen müssen, unter anderem ihren Jahresbericht veröffentlichen. Aber durch den Jahresbericht weißt du ja immer noch nicht, wo die ursprünglich mal ihr Geld hergekriegt haben. Oder was die Stiftung GmbH, wo das Geld versackt, dann damit anstellt oder wie, wo die ihr Geld her hat, die es reinpackt oder so Dinge, ne? Also. Ja. Nee, aber wenn man halt Leute so, da hat er ja recht, wenn man Leute so nah an den Reaktorkern ranlässt, sollten die halt auch irgendwie entsprechend überwacht, kontrolliert und geprüft werden. Ja, es wird oft. Die müssen doch nicht geprüft werden. Das ist doch die Zivilgesellschaft. Die vertreten uns doch da gegen diese bösen Parteien. Das behaupten sie ja von den Parteien aber auch, dass die uns vertreten. Nee, die vertreten nur alte weiße Männer. Also. Ja. Und das fossile Kapital. Ich weiß aber schon, wie die angesprochenen Stiftungen und Verbände reagieren werden. Wir kennen das ja noch vom Extremistenbeschluss damals. Da war großes Gejaule und Geheule, weil man praktisch einen symbolischen Schwur auf das Grundgesetz ablegen musste. Und überwachen lassen die sich auch sicherlich nicht gerne. Man könnte ja so eine Meldestelle für NGOs einrichten, vielleicht für Whistleblower. Meldestelle für Kulturmarxismus. Ja, die Meldestelle für Kulturmarxismus ist meiner Meinung nach immer noch ein wichtiges Projekt. Hasso, danke. Das fördert dir aber keiner. Also vielleicht in Sachsen. Ja, kommen wir nun zu diesem Artikel. Ich bin ein wenig entsetzt. Nervöse Mittelschicht ist damit der Hering gemeint hier im Brötchen. Ich glaube, das ist, Hering ist, ist das eine Anspielung auf diese Geschichte mit der Vesta vielleicht? Bismarck? Nee, Bismarck es geht um was ganz anderes. Es geht um die Brötchentaste. Die Bismarck-Brötchentaste. Dieser Scheiß, wow. Ja. Und das ist irgendwie, wenn du halt irgendwo parkst und kannst dann was in dem Einkaufszentrum kaufen, dann kriegst du irgendwie Geld von deinem Parkschein zurück. Und die Leute kaufen, das heißt Brötchentaste, weil dann die Leute halt kurz noch beim Bäcker vorbeigehen und zwei Brötchen kaufen. Ich kenne das, man kann auf die Brötchentaste drücken, dann kann man irgendwie 5 bis 10 Minuten kostenlos da parken. Irgendwie sowas. Ja, oder sowas, keine Ahnung. Das erzählt sie dann erstmal und über die Grünen, bla bla bla, und dass sie in Bremen so verloren haben. Nach über einem Jahr Ampel wird sichtbar, was grüne Politik im Bund abzielt, wenn sie Gestaltungsspielraum erhält. Auf den Lebensstil der Mittelschicht. Ihr gehören all jene an, die sich von ihrem Gehalt gerade so eine schöne Wohnung, 1 bis 2 Mal im Jahr einen Urlaub und vielleicht ein Auto leisten können, bis zu solchen, die es zu einem Eigenheim und Fernreisen bringen. Sie machen noch immer deutlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung aus. Im Vergleich zu ihren Vorfahren und zu Zeitgenossen in vielen Teilen der Welt leben sie ein Leben in Luxus. Denn eine durchschnittliche Wohnfläche von rund 48 Quadratmetern pro Kopf, ein unüberschaubares Angebot an Lebensmitteln jeden Tag und jährlich 11.000 gefahrene Kilometer im Auto sind genau das. Ressourcenfressender Luxus. So kann es nicht bleiben. Mir wird's ein bisschen kalt, wenn ich das lese. Weil einmal... Das ist aber Schwachsinn, ey. Finde ich das irgendwie gefährlich, eine gewisse Gruppe Leute irgendwie, einer gewissen Gruppe Leute irgendwie die Schuld an allem zu geben. So noch, ja. Und auf der anderen Seite habe ich mit dem Chris vorhin drüber gesprochen, der hat auch ein sehr gutes Argument gebracht, nämlich diese Leute zahlen doch den Laden. Von was wollt ihr denn eure ganzen Morgengaben an alle möglichen Leute bestreiten, wenn ihr die Mittelschicht entkernt? Seid ihr eigentlich irre? Ja, ich finde auch immer diesen Vorwurf sozusagen, dass die Leute so autofahrgeil wären. Also wirklich völlig hergeholt, die fahren zur Arbeit oder so. Mann, ey. Was bedeutet das? Wer das Privileg hat, im eigenen Haus zu wohnen, wird sich in den nächsten Jahren Geld für eine klimaneutrale Heizung zurücklegen müssen, auch wenn dies Urlaub in der Eifel oder im Garten bedeutet. Statt in Reisen oder Elektronik wird Einkommen in Energieeffizienz und umweltfreundliche Produktion fließen. Ist das nicht wunderbar, Kinder? Ist das nicht schön, dass die olle Tante da euch vorschreiben will, wofür ihr Geld ausgibt? Wie wird das mit dem sozialen Ausgleich dieser ganzen Sachen? Ach, das kriegt doch keiner. Ach so, ja. Das kriegt doch keiner. Irgendwie, was war das? 20.000 Euro für einen Haushalt. Wer soll das denn sein? Außer Menschen, die halt wirklich bei McDonald's, die zahlen noch ganz gut, aber was weiß ich, beim Lieferdienst um die Ecke arbeiten müssen für wenig Geld. Also. Ja, genau, solche Leute können auch trotzdem dann ihre Heizung nicht reparieren. Eben, also auch mit den 80% Förderung ist das für die immer noch ein schrecklicher Einschnitt. Ja. Die Armen leben schon heute gezwungenermaßen umweltfreundlich. Nehmt euch doch mal ein Beispiel an den Armen, ja, Arschlöcher. Ja, wie sind könnt halt ihr es wagen? Die schon heute, wir anderen erst morgen. Wir anderen sind dann morgen auch arm, ja. Das ist wahrscheinlich so, ja. Die richtig Reichen können sich Klimaschutz ohne Einbußen leisten. Verzichten muss die Mittelschicht. Das ist nicht schön, aber notwendig. Ihr kommt mir mit Prognosen und Modellen und irgendeinem Scheißdreck, alles unterstützt von fucking stinkreichen Arschlöchern, denen es nur um Macht geht. Und kommt mir mit, das ist nicht zu ändern, da musst du jetzt durch, oder was? Heike? Hast du einen Napoleon-Komplex? Ich bin ein Individuum, du kannst nicht über mich bestimmen. Wir sind hier in einem freien Land. Ist dir das irgendwie vielleicht entfallen? Und egal, was ihr jetzt macht, das wird weggewischt werden von Leuten, die sich ihre Freiheit nicht nehmen lassen. Das wird nicht passieren. Wer glaubt, dieser Prozess scheitere an der Dämlichkeit der Grünen, unterschätzt also die Aufgabe und den Widerstand, den sie hervorbringen wird. Die Partei stützt sich auf eine relativ kleine Öko-Klientel. Mehrheitsfähig war ihr Programm nie. Und das wird es auch nicht. Die einzigen, die notwendige Verhaltensänderungen der Mittelschicht organisieren können. Und jetzt haltet euch fest, sind die Sozialdemokraten. Die Taz ist schwer gefallen. Sie ist gesellschaftlich breit verankert und sie haben zumindest den Anspruch, Zukunft zu gestalten, statt wie Union und Liberalinnen die Vergangenheit zu verwalten. Die richtige Antwort auf die Krise der Grünen wäre also eine mutige SPD. Dass sie in Bremen gerade mit Mutlosigkeit erfolgreich war, stimmt allerdings skeptisch. Alter Schwede. Nach Zukunft gestalten, das ist eines meiner absoluten Lieblingspolitikfloskeln. Ja. Alter Schwede, das ist, also... Weil 50% Staatsquote noch nicht reichen, ne? Auch diese, da müsst ihr jetzt durch Mentalität. Das ist... Ja, ist ziemlich gedankenlos. Reichtum soll sich nicht mehr lohnen, habe ich das dumme Gefühl. Nur noch für Superreiche. An die wollen sie ja nicht ran, aber weil die geben ihnen ja auch ihr Geld für ihre Kampagnen. Aber die Herrschaften, die ein bisschen mehr verdienen als sie, weil sie sich anstrengen, weil die eine Ausbildung gemacht haben, weil die sich einen Job gesucht haben, irgendwas. Ja, und überhaupt, wenn die nicht mehr konsumieren, wenn die nicht mehr konsumieren in gewohntem Maße, dann brechen auch andere Dinge weiter zusammen, auch Leute von Leuten, die reicher sind. So, was ist so Quatsch, so eine Logik, so eine Schrumpfungslogik. Also, ja, das geht in den Gehirnen der Leute vor in Berlin. Die Mittelschicht muss weg, die muss kleingeschrumpft werden, die muss jetzt mal hier sich gesund schrumpfen, leben wie die Armen. Es geht ums Klima, meine Freunde. Genau, zu Bismarcks Zeiten, da ging es auch. Da hatte man die schöne Kohleheizung, ah nee, Quatsch, nee, egal. Ja, breites Verbändebündnis, echte Wärmewende statt Scheinlösungen in Gebäudeenergiegesetz. Ja, viele Leute finden das Gebäudeenergiegesetz nicht in Ordnung. Und selbst die Verbände, die normalerweise immer für diese ganzen Sachen trommeln, die finden es nicht ganz in Ordnung. Ja, aber bei denen ist es tatsächlich so, denen geht es auch nicht zu weit, während alle anderen Bedenkenträger sagen, ja, das ist eine Belastung von 130 Milliarden für Privatpersonen in ganz Deutschland plus nochmal 20 Milliarden für den Steuerzahler ohne wirklich eine langfristige Strategie und es funktioniert nicht, die Netze werden überlastet und so weiter und so fort. Wird hier nur kritisiert, ja, die Leute werden nicht genug gezwungen umzustellen, ja, weil die können ja ihre Gas- und Ölheizungssysteme benutzen, wenn die auf Biofuels umstellen, beziehungsweise wenn sie die H2-Ready machen, also Umstellung auf Wasserstoff durchführen können, perspektivisch. Ja, dass das mit der Umstellung auf Wasserstoff nicht so ganz einfach ist, hatte ich ja schon mal hier beschrieben. Ich hatte da übrigens auch Feedback von einem Zuhörer bekommen, der dort arbeitet, der meint so, ja, doch, da wird intensiv dran gearbeitet und das funktioniert. Ja, meiner Meinung nach, klar gibt es Projekte, die der Realisierung da teilweise, die das teilweise realisieren, aber ein Gasnetz bis in alle Haushalte hinein, die sowas wie eine Gasheizung oder Fernwärme oder sowas ablöst, das funktioniert nicht, hatte ich ja schon dargestellt. Und das haben diese ganzen Verbände hier jetzt auch festgestellt. Der Bauherrenschutzbund, der Bundesverband Erneuerbare Energien, der Bundesverband Wärmepumpe e.V., warum die sich wohl daran beteiligt haben, der Naturschutzring, die Umwelthilfe und Klimaallianz Deutschland, WWF Deutschland und so weiter und so fort. Der NABU natürlich. Ja, das finde ich, ich meine, dieses Gesetz soll ja jetzt gestoppt werden wegen dieser ganzen gereichen Angelegenheit. Auch wieder ein Armutszeugnis, dass die FDP nicht vorher gesagt hat, wir stoppen das Ganze. Aber ja, das ganze Gesetz, den einen geht es zu weit, den anderen geht es nicht weit genug. Und ja, ein ziemlich unwürdiges Gerangel. Und ich finde das sehr lustig, dass die hier eine gemeinsame Pressemitteilung rausgegeben haben, weil wie plump kann man sich noch verhalten? Ja, halt, ne, also ich sag's nochmal, ne? Bundesverband Wärmepumpe e.V. sagt, nee, bitte baut mehr Wärmepumpen ein. Ja, wer hätte es gedacht? Gesetz soll das nicht drinstehen. Aber, wie gesagt, was sie sagen, stimmt. Diese H2-Ready-Lösung, das ist für Haushalte keine Möglichkeit. Ja, und das mit der Wärmepumpe, da gibt es einfach das Problem mit der Effizienz. Die Häuser müssen... Also eine Wärmepumpe kann auch nur einen gewissen Temperaturunterschied überspringen und dann natürlich der Stromverbrauch. Das sind die beiden Punkte, die es einfach auch flächendeckend nicht wirklich möglich machen. Es sei denn, die Netze werden ausgebaut und wir bauen noch ein paar mehr Kraftwerke auf. Tja, aber eine neue Generation von Wärmepumpen soll die Energiewende erleichtern. Verbrauchen die dann nur noch die halb so viel Energie und sind dreimal so effizient, dann könnte es klappen. Ja, sie wollen vor allen Dingen vorhandene Infrastruktur nutzen. Und das ist zum Beispiel eben der Kamin im Haus. Ich wundere mich zwar ein bisschen, dass da der Klempner selber noch nicht drauf gekommen sein soll, aber ja, das ist so einer der Vorschläge hier. Einerseits wird dann, wie heißt es hier? Ja, für Warmwasseraufbereitung, das brauchen wir natürlich im Sommer auch nicht unbedingt. Wo war der Text hier? Sekunde. Zum anderen ist der Einsatz energieeffizient, okay, schwierige Eigentumsverhältnisse, Ja, vereinfachte Installation am Austrian Institute of Technology. Forscht man nun an einem neuen Konzept, mit dem der Dekarbonisierungsumstieg von der Gastherme auf die Wärmepumpe vereinfacht und beschleunigt werden könnte. Gemeinsam mit dem Industriepartner Bla, einem Wärmepumpenhersteller, entwickeln die AIT-Forscher ein Konzept, mit der auch in einer einzelnen Wohnung eine Gastherme durch eine Wärmepumpe ersetzen könnte, mit dem man auch wohl ersetzen könnte. Das Projekt ist Teil des FFG-Programms Energie der Zukunft, Bla Fördermittel. Die Wärmepumpe wird so konzipiert, dass sie nicht mehr Platz als eine Gastherme benötigt, heißt es. Nicht lauter als ein Kühlschrank ist und alle bereits vorhandenen Anschlüsse für Strom und Wasser ohne große Stemmarbeiten nutzen könnte, sagt Köfinger, der Wärmepumpenforscher am AIT. Auch der Strombedarf ist mit einer Anschlussleistung von maximal 2 Kilowatt überschaubar. So viel verbraucht ein herkömmlicher Haartrockner. Ja, wie es dann ist, wenn es richtig kalt ist, weiß ich nicht. Kritisch für das Netz würde das nicht werden, meint er. Jedenfalls in Österreich. Ja, und der Clou an dem Konzept heißt es, ist der Kamin, an dem zuvor die Gastherme angeschlossen war, soll bei der Installation der Wärmepumpe als Leitung zu einer Wärmequelle im Keller der Erdwärmepumpe oder aufs Dach der Luftwärmepumpe genutzt werden. Ja, finde ich jetzt nicht verkehrt, aber wie gesagt, ich glaube, da sind die Klempner vielleicht auch schon alleine drauf gekommen. Unser Konzept soll dabei neutral gegenüber Kundenpräferenzen sein, sagt Preisinger. Beispiel Luft, möchte man eine Wärmepumpe installieren, aus die der Luftwärme entzieht, werden flexible Rohre, durch die eine Wasser-Glykol-Lösung zirkuliert, in Richtung Dachboden verlegt. Dort wird auf einer Fläche von rund 1 Quadratmeter ein Wärmetauscher installiert, über den der Umgebungsluftwärme entzogen wird. So. Ja, durch besondere Konstruktionsvorgaben, große Ventilatorflügel, soll der Luftwärmetauscher besonders leise sein. Das ist laut Preisinger wichtig, um Anrainer und Anrainerinnen nicht durch Lärm zu stören. So. Schallschutzgründe, ja. Ist auch nicht unwichtig. Ja, das ist so der Clou halt, den Kamin zu nutzen. Ich weiß nicht genau, ob das, wie gesagt, der weiße letzter Schluss ist, aber wenn es geht, dann macht das doch bitte. Ne? Tja, ja. Die Kamine, die teilweise versiegelt wurden jetzt. Ja. Weiß, weil, ja. Zu starke Emissionswerte von, ja. Und, stimmt, ja. Und die bei der Dämmung. Kann man ja wieder aufmachen. Spielen. Ja, ich spiele wieder bei der Dämmung eine Rolle, kann ich mir vorstellen. Ja. Finnland, am Strom zu verschenken. Ja, die haben ein neues Atomkraftwerk gebaut. Und da kommt so viel Strom raus, ja, aus diesem scheiß Atomzeug, dass sie teilweise schon dann nachts irgendwann, aber immerhin, negative Strompreise an der Börse erzielt haben damit. Das heißt, sie haben draufgelegt, eine Stunde oder zwei. Und deswegen haben sie jetzt von den 5 Reaktoren erstmal 2 wieder abgeschaltet, hätte ich jetzt fast gesagt. Also sie haben auf jeden Fall den Output etwas gesenkt und damit die Preise wieder etwas ansteigen lassen. Denn hier kostet der Strom gerade mal 0,3 Cent pro Kilowattstunde, wie WindFuture schreibt. Ja, ja gut, ich meine, die haben den Strom jetzt nicht, die haben das Kraftwerk jetzt nicht gedrosselt, um den Preis wieder zu erhöhen. Das wäre ja illegal. Die haben den Strom gedrosselt, damit die Netze nicht überlastet werden. Selbstverständlich. Ja, und das liegt nicht nur an dem Atomstrom, sondern es liegt halt auch daran, dass die gerade Wetterereignisse haben, die zu besonderen Schmelzereignissen geführt haben und dadurch sind die Wasserkraftwerke gerade am extrem hart rotieren, mehr als normalerweise, also jahreszeittypische Extraphänomene haben die, also es lag jetzt nicht nur am Atomkraftwerk, selbst wenn das Atomkraftwerk nicht dazugekommen wäre, wäre dieser Preisverfall tatsächlich, hätte stattgefunden, das Atomkraftwerk kam nur noch dazu, deswegen ist es in so absurde Regionen davor gestoßen. Ja, es lag jetzt nicht nur am Atomkraftwerk, aber ja, wenn es jetzt halt ja, wieder zumindest solange es zeitlich in 6 Monaten sieht die Situation halt wieder anders aus, dann friert alles zu, dann funktionieren diese Wasserkraftwerke halt nicht mehr so gut oder nicht mehr in dem Umfang, wie sie jetzt funktionieren, wenn es halt teilweise zugefroren ist. Und ja, dann freuen die sich über den Atomstrom natürlich. Jetzt ist das natürlich eine Farce, klar. Können wir denen nicht Kobolde oder Grundlasthühner schicken? Ich bin ja sowieso der Meinung, dass man das irgendwie ein bisschen, dass sich das eigentlich ganz gut ergänzt. Wenn schon im Winter dann Atomstrom, im Sommer eben den Windstrom oder Sonnenstrom. Ja, ne? Das kann schlecht sein. Ja, aber ist doch böse, Mammon. Ja. Also was ich da jetzt gerade rausgehört habe, ist der Klimawandel ist schuld. Ja. An dem Wetterereignis und deswegen. Aber an dem ja, aber Klimawandel Wetter sind wir Klima, ja schuld. Oder doch? Ja, aber nur an dem Klimawandel sind wir ja schuld. Das heißt, im Endeffekt sind wir selber schuld. Ja, genau. Das ist also schon, müssen da wir schon nicht raus. Weiter in den Sozialismus, höre ich hier raus. Ja. Genau. Genau. Vorwärts immer, rückwärts immer. Strom zu billig, Sozialismus wird es richten. Genau. Ja, er ist dabei. Ja, Anleitung zur Entmündigung. Mit Schuldgefühlen und Kompostorden sollen die Deutschen zum Klimaschutz gedrängt werden. Hier ein Artikel aus dem Westfernsehen von der NZZ über ein Gutachten des Sachverständigenrats Politik in der Pflicht, umweltfreundliches Verhalten erleichtern. Ja, und das Originaldokument habe ich auch. Das ist allerdings wieder so ein Trumm mit 222 Seiten, wo im Endeffekt sehr viel verklausuliert drinsteht, was hier in dem Artikel auch gut zusammengefasst ist. Der Vollständigkeit halber habe ich es trotzdem mal mitgenommen. Ich lese einfach mal ein bisschen was aus dem Artikel vor. Ja, dieses Sondergutachten zu umweltfreundlichem Verhalten wurde unter anderem also von bestimmten Wissenschaftlern angefertigt, die wir ja auch kennen. Hier Claudia Kempfert ist unter anderem dabei gewesen, ja, und andere Ökonomen, die ja politisch aktiv sind, sagen wir es jetzt einfach mal. Die Dame von vorhin war jetzt nicht dabei, aber ja. Und es sind im Endeffekt Handlungsvorschläge, was die Politik tun kann, um die Bevölkerung und das umweltfreundliche Verhalten der Bevölkerung ein bisschen zu verbessern. Und drei Punkte sind die Hauptpunkte, die identifiziert wurden. Erstens müssen die Bedingungen für umweltfreundliches Verhalten verbessert werden. Die Infrastruktur muss ausgebaut werden. Preisanreize müssen gesetzt und Gebote und Verbote müssen ausgesprochen werden. Also die Rahmenbedingungen muss der Staat verbessern. Zweitens muss über Bildungsangebote und Kampagnen umweltfreundliche Normen langfristig gestärkt werden. Hier haben wir natürlich Demokratie Leben und andere Akteure, die dabei sind, die beziehungsweise NGOs, die über Demokratie Leben gefördert werden, die dabei sind, halt irgendwelche Schulungen vorzubereiten für Schüler, für Büro, für alle möglichen Leute, denen man das halt andrehen kann. Gibt es ja noch gar nicht sowas, über Umweltschutz aufklären. Drittens müssten Bürger in konkreten Entscheidungssituationen unterstützt werden. Was sich hinter den passiv-aggressiven Euphemismen der Erleichterung und der Unterstützung verbirgt, wird bei genauerem Lesen offenbar, wenn man sich die Beispiele anschaut. So weisen die Gutachter darauf hin, dass die Grundrechte tendenziell stärkere Eingriffe in umweltschädigende Verhaltensweisen erlauben, als im politischen Diskurs häufig angenommen wird. Zum Beispiel könne ein Feedback zur Beeinflussung des Verhaltens eingesetzt werden, um bei umweltschädlichen Verhalten Schuldgefühle hervorzurufen. Also man kann die Bürger gezielt ansprechen, wenn bemerkt wird, dass die irgendwelche Verfehlungen getan haben. Ich meine, wie diese Verfehlungen dann herausgefunden werden, das kennen wir ja auch schon, irgendwelche Meldeportale, wachsame Bürger und solche Sachen. Entschuldigung, da war gerade ein Autoalarm draußen, muss ich mal Fenster zumachen. Immer mehr zum Brennpunkt hier, ja. Ein weiteres Beispiel, Angaben zum Stromverbrauch benachbarter Haushalte sollen auf der Stromrechnung ausgewiesen werden und als Anreiz dienen, den eigenen Stromverbrauch zu senken. Ja, ne? Und natürlich weiß der Nachbar dann, Moment mal, der lässt dauernd sein Licht brennen, da muss ich immer drauf hinweisen. Die alte Umweltsau, ne? Kennt man ja sowas. Ja. Es ist Nudging, ne? Ist das, oder? Das ist... Das geht schon eine Stufe über Nudging hinaus, ja. Mhm. Wer sich bereits umweltfreundlich verhalte, Gemüseabfälle kompostiere, andere Umweltaktionen unterstütze, könne Aufkleber oder T-Shirts mit jeweils entsprechenden Slogans erhalten und so in der Nachbarschaft über persönliche Kontakte für das Verhalten werben. T-Shirts. Genau. Orden hält der Umwelt, nicht hält der Arbeit, hält der Umwelt. Von Soros gesponsert oder so. Schick ganz klein und dran Copyright bei Soros. Tja, und natürlich, um Jugendliche zu erreichen, schlägt das Gutachten zu die Zusammenarbeit von Behörden mit Influencern auf Social-Media-Kanälen vor. Klar, ne, da braucht man Kohle für. Da wird Kohle hingestellt. Yo, Umweltschutz ist voll cool. Chaka oder Kinder. Mach den Kompost-Dance. Tja, ja, es wird ein Rahmenplan benötigt, ähnlich wie in der Pandemie, als das Überleben der Alten gegen die Freiheit der Jungen ausgespielt wurde, wird die Freiheit und Gesundheit der kommenden Generation als Argument angeführt, um umweltpolitische Maßnahmen zu rechtfertigen. Also es muss ein großer Rahmenplan mehr, wo die langfristigen Folgen verdeutlicht werden, weil wir haben es alle noch nicht verstanden, dass wir alle sterben würden. Geht es dann um Umwelt oder geht es um Klima? Oder ich meine, weil wenn umweltschonende Maßnahmen, sagen wir mal, wenn das abgelehnt wird, also sagen wir, du bist jetzt gegen das Klima, gegen das Windrad vor Ort oder so. Dann heißt genau, immer, das ist nämlich der Punkt. Ja. Es wird ein Strategiewechsel gefordert. Es wird eine Rückkehr zur Individualisierung der Umweltpolitik gegenüber Allgemeinisierung der Klimapolitik gesprochen. Also man soll vom Thema Klima und bla bla bla weg wieder hin zur Umwelt, zur Individualisierung, nicht, was können wir kollektiv tun, wir machen irgendwelche Abgaswerte für Autos oder was weiß ich, die irgendwas, was das Klima schützen soll oder die Umwelt schützen soll, die Deckel von den Flaschen oder so, sondern was können Individuen tun, ne, weg von der vergesellschaftlichen wieder hin zur Individualisierung, ne, dass die Nachbarn den Nachbarn am Gartenzaun ansprechen und fragen, warum haben sie noch keinen Joghurtbecher ausspülen Button bei ihnen am Klimaschutz-T-Shirt heften. Ja? Ja, der versucht zumindest immer die Gemeinden zu beteiligen an irgendwelchen Windkrafterträgen oder so. Der ist natürlich ein bisschen wenig zielführend. Das trifft ja wirklich den Allgemeinen, den Einzelnen dann nicht mehr, ne? Sondern die Gemeinde, was soll ich davon? Ne? Blödsinn. Tja. Es wird ein aktives Mikromanagement gefordert. Es wird eine Förderung von aktivem Mikromanagement gefordert, welches die Bürger anleitet, wie sie den Kapitalismus im Alltag angeblich austricksen können. Ja. So nach dem Motto, es lohnt sich auch für dich selber, Spargeld und sowas. Der typische Fall von Größenwahn, ne? Nicht nur irgendwie, dass man alles meint, regeln zu können, sondern man hat auch irgendwie immer für die anderen Leute eine Idee parat, wo sie sich mal hinbegeben könnten, damit alles gut wird oder so. Ein Quatsch, ne? Wirklich. Ja gut, das geht jetzt halt als mit in die Entscheidungsgrundlage ein beim Wirtschaftsministerium und beim Umweltministerium und beim Klimaschutzministerium. Ja, und so eine Scheiße kommt dann demnächst von den Klimaräten auch, oder was, ne? Von den Bürgerräten, wie sie heißen. Tja. Naja, also so viel, das sind die größten Punkte vom Inhalt und das Fazit von der Autorin hier nochmal. Aktivistisch angehauchte Wissenschaftler und Berater fertigen auf Geheiß der Politik Gutachten an, die Politikern dann als Legitimation dienten und den eigenen Plänen das Siegel der wissenschaftlichen Alternativlosigkeit aufzuprägen. Ja. Wie wir es schon viel zu lange so oft gesehen haben und immer wieder das Gleiche. Das ist ja viel zu lange so, ja. Ja, die Politiker werden gewählt und dann werden die Fördertöpfe ausgeweitet für die NGOs, die diese Politiker dann wieder unterstützen und so weiter und so fort. Und das ist hier das Gutachten vom Sachverständigenrat für Umweltfragen, ne, wie dieser Sachverständigenrat zusammengesetzt wird. Klar, politikgefällige Wissenschaftler. Ne? Claudia Kempfert, wie gesagt, Chefin vom DIW. Ja, ich dachte eigentlich, dass das Habecks Lieblingsökonomin wäre, aber gut. Der wechselt die ja scheint auch. So wie er seine Staatssekretärin. Er steht nicht so auf Stiefellecker, hat er gesagt. Ja, also wie gesagt, 222 Seiten, die wichtigsten Punkte, hat die Autorin da schon rausgezogen. Ja, wahrscheinlich kommt die Ökonomin auf Habeck zu. Habeck sieht, oh, eine Ökonomin weiblichen Geschlechts. Und sagt dann, na, was sollen wir tun? Dann sagt die Ökonomin, ja, alles verstaatlichen, alle Leute zwingen. Und sagt Habeck, du bist meine neue Lieblingsökonomin. Ja. Ich natsche die alle weg. Wir brauchen die Allmende. Genau. Umjubelter Emissionshandel ist Klimaschwindel. Ja, hatte ich letzte Woche schon drüber gesprochen im Zusammenhang mit den Klimazertifikaten, die Island ausgestellt hat, die Island nicht mehr ausstellen darf. Was man eben so doppelt so viel ausgestellt hat. Norwegen auch. Ja, ja. Und hier haben wir nochmal einen Artikel, der halt dieses ETS, EU-Emissionshandelssystem, nochmal so ein bisschen aufdröselt. Ne? Das Grundprinzip des Emissionshandels besteht darin, dass die Emissionshandelspreise so hoch sein sollen, dass im Markt zu emissionsärmeren Alternativen gegriffen wird. Im Energiesektor sollen also die Preise für Erdöl, Erdgas und Kohle so hoch sein, dass sich erneuerbare Energien noch besser lohnen. Dabei könne der Emissionshandel erst dann Wirkung erzielen, wenn die Emissionshandelspreise tatsächlich so hoch wären, dass sie den Verursacherkosten entsprechen würden. Das ist der Punkt. Wenn es ist halt so ein Mittelding zwischen einerseits verteuert es alles unnötigerweise. Aber wenn man wirklich dran glaubt, dass es sinnvoll ist, ist der Preis noch nicht teuer genug, dass halt wirklich der Anreiz gemacht wird, auf irgendwelche alternativen Technologien umzustellen, wenn es denn überhaupt möglich ist, auf diese Technologien umzustellen. Und sollte es nicht möglich sein, auf diese Technologien umzustellen, dann muss die Industrie abwandern oder sie muss den Trick machen, den ich ja auch vorhin schon beschrieben habe. Sie muss aus dem Ausland halt die Zertifikate ankaufen, die dort nicht benötigt werden. oder die dort den Unternehmen vom Staat kostenlos zur Verfügung gestellt werden als Wirtschaftsanreiz, als Subvention, um überhaupt noch wettbewerbsfähig zu sein. Also es einerseits hat es nicht den Effekt, die Industrie zu disziplinieren, das zu machen, was sie machen soll, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber andererseits hat es halt auch diesen wirtschaftsverdrängenden negativen Effekt. Und das wird hier nochmal ausgeführt von jemandem, der eigentlich diesen Klimawandel für relativ sinnvoll hält. Wie gesagt, ich halte es von vornherein, von Anfang bis Ende für ein Geschäftsmodell, um einfach ein paar Prozent aus der Wirtschaft abzuzweigen und in die Taschen von bestimmten Personen. Bei der Gelegenheit wollte ich mal anmerken, dass doch vieles auch solche Entscheidungen und Bestrebungen da aus der EU-Kommission kommen. Und die Kommission ist ja genau der nicht demokratische bestimmte Teil eigentlich. Ne? Also das ist eben nicht unbedingt ein Bürgerprojekt sozusagen. Ja, dieses ganze Emissionshandelszeugs hätte man ja auch auf einzelstaatlicher Ebene nicht durchsetzen können, außer vielleicht in Deutschland. Deswegen hat man es ja auch auf EU-Ebene gemacht. Dafür ist die Europäische Union ja da. Ja, nur wenn sich dadurch eben alles verteuert und die Leute, die schon arm sind, dann auch richtig arm dran sind, so dann Die Leute, die richtig arm dran sind, die müssen Zertifikate ja nicht zahlen. Ja, natürlich zahlen die dann über die Preise in den Sachen. Ganz einfach. Ja. Natürlich, wenn das Kosten verursacht, dann werden die auf die Preise umgelegt. Das ist jetzt auch eine Binse. Theoretisch ja. Ja, würde aber auch sein, dass es in der Praxis auch so läuft, sonst könnten die Firmen nicht überleben, rein rechnerisch. Ja, ja, wie gesagt, das ist ja der wirtschaftliche Verdrängungseffekt, den man dann hat. Mhm. Ja, und diese Klimasteuer, die hat halt nicht nur Auswirkungen auf die Firmen im Inland, sondern auch auf die Firmen aus dem Ausland. Weil wir haben, die Europäische Union hat halt gesagt, wir haben den Carbon Border Adjustment Mechanism. Das heißt, wir haben ja sowieso das Lieferketten-Nachhaltigkeitsgesetz, was umgesetzt werden muss. Da hapert es noch sehr viel dran. Da gab es ja ein Moratorium, dass es noch nicht so eng umgesetzt werden muss. Rede ich nochmal wann anders drüber. Das ist auch Teil davon. Hier geht es im Endeffekt darum, wenn Stahl, Zement, Aluminium, Dünger, auch Strom und Wasserstoff und andere Chemikalien importiert werden, dann muss im Endeffekt nachgewiesen werden, wie wurde das hergestellt, wie viel CO2-Äquivalent ist dabei ausgestoßen worden, welche Zertifizierung hat das erhalten und je nachdem, wie die zertifiziert sind, muss halt bis zu 25% Importzoll auf diese ganzen Waren draufgeschlagen werden. Und das soll jetzt so eingeführt werden. Und der indische Handelsabgeordnete hat im Endeffekt bei der Welthandelsorganisation gesagt, okay, das funktioniert nicht. Das funktioniert allein deswegen nicht, weil wenn es umgesetzt wird, der Markt für uns einfach nicht mehr attraktiv wäre und wir alle Handelsströme umleiten werden. So, also die Europäische Union sagt ja, wir wollen mehr in der Europäischen Union herstellen, weniger aus dem Ausland importieren. Also wenn sie das jetzt einführen, schaffen sie das auf jeden Fall, dass der ganze Stahl, der bis jetzt auch aus Indien kommt, nicht mehr nach Europa eingeführt wird, beispielsweise. Dann fehlt uns ziemlich viel Stahl. Wo kriegen wir denn dann her? Teuer kriegen wir denn auch aus Amerika? Oder wo kommt der Stahl dann? Ja, das ist ja, oder ich meine, selber herstellen können wir ihn nicht, weil wir haben ja ein Moratorium auf herkömmliche Stahlproduktion. Und die Stahlwerke, die wir in Deutschland haben, und die Veredelungsanlagen, die sind heute noch nicht auf dem Standard, den wir beispielsweise den Indern abverlangen, damit die ihren Stahl zu uns importieren können. Die deutsche Stahlindustrie hat schon gesagt, so ja, wir haben Probleme, bis in 2 Jahren unsere gesamte Industrie umzustellen. Wir brauchen mehr Subventionen vom Staat. Stichwort grüner Stahl. Ja, das muss ja alles grüner Stahl sein. Ja, da hatten wir letztens auch einen Artikel, wo so ein Zwischengänger ist halt auch so, dass die umstellen gerade. Hier, wir sagen, in Deutschland stellen wir den Stahl grün her, deswegen darfst du als Inder den nicht mehr importieren, wenn du das doch tust, 20-35% Zoll drauf. Aber die deutschen Hersteller, die produzieren den gar nicht grün und die meckern selber und sagen jetzt, okay, wir sollen es in 2 Jahren einstellen, wir sollen in 2 Jahren das komplett umgestellt haben auf grünen Stahl. Das schaffen wir aber nicht, wenn wir kein Industrieförderprogramm und Subventionen bekommen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann können wir den Stahl auch nicht mehr in Europa verkaufen und dann würden wir die Stahlwerke in Europa auch dicht machen. So, und das hat dann zu, ja, also es ist eine sehr tolle Industriepolitik, dass man sagt, wir wollen den grünen Stahl haben und wir wollen die heimische Produktion von Stahl stärken und beides wird halt quasi nicht schafft. Ne? Die grüne Produktion, die wir hier in Europa haben, die wird dann abwandern. Die wird dann im Ausland auch wieder nicht grün in Anführungszeichen herstellen und wir werden Stahl importieren müssen, weil wir brauchen den Stahl ja. Und werden, dann wird der Stahl einfach 35% teurer für uns. Wunderbar. Ja, eben. Toll. Auch der importiert gute Idee, auch immer. Gute Idee, finde ich das. Mhm, ne? Genau. Und ist ähnlich halt wie mit vielen anderen Dingen. Ne? Wir haben die schöne, hohe, wir haben die umweltfreundliche Technologie hier und die wird vor Ort kaputt gemacht und dann müssen wir es aus dem Ausland kaufen. Zu erhöhten Preisen und mit weniger Umweltschutz. Wenn es einem denn überhaupt drauf ankommt. Ne? Ja. Weil das sind ja die Umweltschutzrichtlinien, die das Ganze auslösen. Neues Game. Teste deine Fähigkeiten als Content Moderator. Ja, das Spiel kann man theoretisch auch mal starten. Da ist so ein Link. Allerdings ist es ein bisschen, dauert ein bisschen lange, bis man da das Tutorial durchgeklickt hat und so weiter und so fort. Es geht um Content Moderation, ja, es gibt ja bei Facebook, Twitter und anderen gibt es ja Leute, die sich halt mit echten Postings rumschlagen, die halt doof sind, ne, ich sag jetzt mal Kipo-Sachen, Gewalt, Mord und Totschlag, Leichenbilder, Gewaltfantasien, alles mögliche, was halt auch tatsächlich illegal ist und verstörend ist und halt laut den normalen Geschäftsbedingungen halt nichts zu suchen hat, dann kommt natürlich dieser ganze Themenkomplex der politischen Sachen, was ist legal, was ist illegal und was ist Hate Speech, was ist kein Hate Speech und was ist Fake News noch dazu. Und dieses Spiel soll den Alltag von diesen Content Moderators verdeutlichen. Ich hatte ja in der Vergangenheit schon öfters darüber mal berichtet, dass es halt wirklich so eine Kaste von Leuten ist, die wirklich kaputt sind, ne, die kein ganzes Jahr an dem Job durchhalten, bis sie halt psychische Beratung benötigen, weil die halt wirklich harte Sachen zu sehen bekommen. Nicht dieses ganze Hate-Speech-Zeugs. Ja, das muss halt immer wieder gesagt werden, dass es halt wirklich echte, böse Sachen gibt, wo die Filter und die Moderationsfunktion dann doch sinnvoll ist. Aber fokussiert wird natürlich immer so auf Hate-Speech, ja. Und die haben halt ein Spiel, wo es halt darum geht, du bist der Content Moderator und musst halt in einen gewissen zeitlichen Rahmen aussuchen, okay, darfst du das jetzt, ist das jetzt richtig oder nicht? Ich habe das halt ein bisschen mal ausprobiert und ein paar Sachen sind halt interessant, ne? Wenn zum Beispiel gezeigt wird, okay, du hast eine Person, die ein Video hochlädt, wie sie sich die eigene Hand abschneidet. Da habe ich zum Beispiel gesagt, ja, okay, das würde ich mal sagen, würde ich jetzt mal blocken und dann ist es auch, ja, okay, jetzt hast du aber einen Fehler gemacht, weil das ist ein Magier gewesen, der seinen Auftritt quasi gefilmt hat. Da habe ich mir gedacht, ja, woher soll ich denn das wissen? Ja, also das Spiel ist halt auch ein bisschen, soll ein bisschen die Leute manipulieren und zum Nachdenken bringen, ob auf eine richtige oder falsche Weise, weiß ich nicht. Und es sind natürlich auch ein paar Fragen, die in diese Kerbe Hate Speech, politisch korrekt und sowas eintreffen und ja, meiner Meinung nach auch starke politische Schlagseite bei der ganzen Sache. Und das Ganze ist halt konzipiert als Spiel, um die politische Bildung von Kindern ein bisschen zu verbessern und ja, Erwachsenen diese Dramatik noch ein bisschen vorzustellen. Wie gesagt, Terrorismus, Kriminalität und solche Sachen, Gewalt, Verstümmelung und sowas, das sind wirklich Sachen, da ist Moderation meiner Meinung nach angebracht. Und da hätte sich dieses Spiel ein bisschen mehr drauf konzentrieren sollen und nicht dann halt, ja, Hate Speech Sachen. Ne? Wir haben hier in den Bildern haben wir ein paar Beispiele. Threat, also etwas wurde gemeldet, weil es eine Bedrohung ist. Review of a musical artist appears to include a threat directed at the artist. If you come to my town, I'll gun you down. Ja, also das wäre zum Beispiel ein Beispiel, okay, ist das jetzt Hate Speech oder nicht? Ne? Also ich hatte es im Spiel auch als nö, ist halt ein Kommentar, der und als Fan-Kommentar bei einem in der Öffentlichkeit stehenden Person halt normal ist, geflaggt. Aber nee, da meinte das Spiel auch so, nee, das ist böse, das darfst du nicht durchlassen. Also, naja. Ja, das ist ein Gag, Spiel, kann man sich mal ein bisschen durchklicken, wenn man... Ich dachte jetzt schon, der Witz wäre, dass das eine Zeile aus dem Rap-Song ist. Von einem Künstler. Ja. Solche Sachen gibt es teilweise auch, aber das Problem, wie ich es ja gerade gesagt habe, mit dem Magier, der sich die Hand abschneidet, aber da fehlt halt immer so ein bisschen Kontext. Ne? Man sieht hier, man muss es halt nach rechts oder links swipen oder rot oder grün klicken und in der Mitte ist so ein Auge und auf das Auge kann man klicken und dann soll man mehr Kontext irgendwie erhalten, aber es funktioniert nicht wirklich immer. Und der Kontext ist manchmal, also wie gesagt, bei diesem Magier, da war einfach kein Kontext dabei, wo ich denke, okay, das ist ein Magier. Hätte da gestanden, diese Person ist ein Magier und filmt seine Bühnenauftritte, wäre es klar gewesen, aber da stand nicht dabei. Also war die Frage quasi so als Fangfrage formuliert, dass man irgendwie aufläuft, um, wie gesagt, gezeigt zu bekommen, wie schwierig diese Aufgabe ist. Und wenn man das ein paar Minuten gespielt hat, dann hat man irgendwie 10 Sachen in der Warteschlange und dann fängt das Licht irgendwie an zu blinken, dass man das doch bitte schneller machen soll, um halt dieses Arbeitsumfeld von diesen Content-Moderatoren noch ein bisschen zu verdeutlichen. Also im Endeffekt, das ganze Spiel soll nur zeigen, was für ein Scheißjob das ist. Aber interessant. Interessanter Gedanke. Ja, ja, von interessanter Gedanke zu Sammlung uninteressanter Gedanken. Das extremer Gedanke. Super Mario Brothers Extreme, wie ExtremistInnen Videospiele und Gaming-Kultur für sich nutzen. Und das ist nichts Neues, sondern es ist der alte Wein in neuen Schläuchen. Diesmal haben wir das Violence Prevention Network, das sich den Schlauch einschenken lässt. Okay, gehen wir mal die Checkliste durch. Ich hoffe, ihr habt eure Bingo-Blätter draußen. Christchurch. Okay, Christchurch, Radikalisierungsprozess. Überschneidung von Gaming und extremistischen Inhalten. Der folgende Beitrag liegt da, auf welche vielfältigen Weisen insbesondere rechtsextreme Individuen und Gruppierungen Videospiele und Gaming-Kultur in ihre Propaganda integrieren, um ihre Inhalte jugendaffiner und ansprechender zu gestalten. Sehr geil finde ich auch, wenn sich jemand in seinen eigenen Artikel Zitate reinhaut und darunter nochmal seinen Namen setzt, damit es irgendwie bisschen mehr, noch ein bisschen mehr aussieht. Ja, Rechtsaffine und Dschihadisten als Feigenblatt, klar. Linke gibt es gar nicht, die können nicht mit Computern umgehen. Also gibt es hier Zahlen vom Radicalization Awareness Network Iran, ein von der EU-Kommission geförderter Verbund europäischer Extremismus-ExpertInnen und PräventionspraktikerInnen. Also wahrscheinlich Kracher, Hengameh und Huberts und wie sie alle heißen. Und die unterscheiden verschiedene Arten und Weisen, wie die Rechte die Videospiele benutzt. Produktion eigener Videospiele, hallo, ich sehe die IB schon. Nutzung bereits existierender Videospiele, Ansprache von Gamern und Gamerinnen in digitalen Spielen mittels Chatfunktion. Präsenz extremistischer AkteurInnen auf Gaming- und Gaming-Plattformen, Nutzung von Videospielästhetik. Und dann gehen wir ganz zurück zu dem allseits beliebten C64-Spiel-Manager, in dem man ein Vernichtungslager im Endeffekt mit kruden Zahlentabellen simuliert hat. Finde ich immer wieder lustig, dass sie, um ihren Ding zu finden, immer wieder zu diesem, ja, das war ja nicht mal ein professionelles Spiel, das war von irgendwelchen Idioten halt programmiert und hat sich dementsprechend verbreitet. Ja, aber sie müssen immer wieder hin zurück. Dann haben sie nochmal die Hezbollah, die auch schon einiges an schlechten Call of Duty-Klonen irgendwie, die Rückeroberung des Heiligen Landes irgendwie inszeniert hat. Und dann kommt natürlich Hamad Defender Rebellion von der Identitären Bewegung. Finde ich auch ganz lustig. Die libanesische Hezbollah produzieren und verbreiten seit Jahrzehnten eigene Videospiele. Okay, da wird wirklich auf Israelis geschossen in den Videospielen. Aber unten gibt es einen ganz langen Absatz darüber, dass man auf Jan Böhmermann und Oliver Welke schießt in einem Jump-and-Run-Spiel. Ja, naja. Und dann gibt es wieder so einen schönen Einschub, wo wieder ihr Name unter einem Zitat steht. Einfach liest die liest den vielleicht gerne, keine Ahnung. Ja, dann gibt es ein Ding über Mods und das auf Steam natürlich Leute sind, die irgendwie die komischen Begriffe in ihren Gruppen oder auf ihren Mods stehen haben. Außerdem vermutet das RAN, dass es innerhalb dieser Chats zu Grooming kommen könnte, ähnlich wie Pädophile in Chaträumen Kinder ansprechen, manipulieren könnten RekrutiererInnen extremistischer Gruppierungen GamerInnen ansprechen, in Unterhaltungen verwickeln und dann zu manipulieren versuchen. Ich dachte, das mit dem Grooming gibt es gar nicht, das ist eine echte Verschwörungstheorie. Ihr müsst euch schon mal entscheiden. Vielleicht hast du nicht das neueste Handbuch, aber naja, gut. Dann ist natürlich auch Discord, Twitch, Roblox, was weiß ich, alles böse, böse Inkubationsräume für die rechten Bazillen. Dann sagt sie sogar, das wusste ich gar nicht, angeblich hatte die die IB geplant, ein Pokémon Go ähnliches Spiel zu machen, wo sich dann irgendwie die Jungs mit den strammen Scheiteln gegenseitig auf einer virtuellen Karte treffen konnten und sich dann erzählen konnten, wie toll sie irgendwelche Leute aus den 40ern finden, keine Ahnung. Das ist Gamifizierung, laut dieser Dame hier. Immerhin sagt sie, es gibt bisher keine empirischen Belege oder Hinweise darauf, dass Gamer anfälliger für extremistische Propaganda wären oder ein größeres Risiko aufweisen, sich zu radikalisieren. Ja, genau, da fällt halt das ganze Ding komplett in sich zusammen, weil das ist halt wieder das, auch bei dieser Gamification auf dem Discord-Server und so, das ist ja diese übliche Leier, wo sie dann das Ganze bringt ja nur was, wenn du dann irgendwie behaupten kannst, dass es normale Leute quasi gibt, die durch solche Sachen, die da gar nicht merken, was sie da sehen oder so, und die dadurch dann radikalisiert werden, und das ist halt Quatsch. Die Leute, die das geil finden und die sich da sammeln, die finden das schon vorher alles geil. Oh, ein strammer Bube von der IB. Ich swipe natürlich nach rechts. Und du hast da keine empirischen Belege oder Hinweise darauf, dass die anfällig sind. Ja, hast du nicht, genau. Und deswegen ist das auch alles Humbug, was ihr hier erzählt. Könnt ihr noch so oft die Sachen aneinander rein? Irgendwelche Leute, irgendwelche Extremisten benutzen Dinge, wo man ja irgendwelche, die Welt sich irgendwie schaffen kann, auf irgendeine Art und Weise, so wie man es richtig hält. Und da irgendwelchen Leuten, die man als Gegner sieht, irgendwie als Gegner inszenieren kann und so. Ja, wow, ihr seid ja so schlau, also. Ja. Insgesamt finde ich es auch so lustig, dass sie ihre gesamten Quellen eigentlich aus diesem RAN von der Europäischen Kommission bezieht, ihren eigenen Schriften und ausgewählten Dingen wie Huberts Christian 2022, rechte FalschspielerInnen im Gaming, Belltower News oder Artikel von Vice oder ja, lauter halt Zeug, was, wo man sich nicht wundern muss, wenn am Ende nur Unsinn drin steht halt. Aber gut, ja, there's a new player in town. Genau, es wird nicht. Das IDS auch dabei. Er bildet sich auch anhand von seinem Spiel seine Meinung. Das ist doch sowieso. Ja, machst du das nicht, Mammon? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also, Hacken hat mich sehr geprägt in meiner Erfahrung. Wenn einer das macht, ja, dann sollte er das wenigstens rumerzählen auch. Gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung. Für politisches Matching. BPB. Die könnten sich auch mal entschuldigen, wie BP damals. I'm sorry. Super Mario Brothers. It's a me, Extremist. It's a me, Russian Mario. Die russische Ego-Shooter-Offensive. Die Super Mario Brothers. Wo ist der OPEX, wenn wir ihn brauchen? Ja, genau. Das hier ist ein Artikel von der Welt und was hier soweit ganz interessant ist, ist, ja, es gibt halt alle möglichen Sachen, wie sie jetzt in Russland Videospiele fördern wollen. Hier irgendwie der vorletzte Absatz war, glaube ich, ganz gut. Genau, diese 7 Millionen Rubel werden für ideologisch-patriotisches Gerede ausgegeben, das stilistisch minderwertig und altmodisch ist. Da musste ich so an das ganze Geld von Demokratie-Leben denken. Das ist zwar nicht für ideologisch-patriotisches Gerede, aber für ideologisch-unpatriotisches Gerede, das stilistisch minderwertig und altmodisch ist. Also ich sag mal, ja, wie heißt dieses Serious Game, was sie jetzt bei der Republika schon wieder und die Leute bringen wollen? Our Darkest Times oder sowas? Ja, irgendwie das? So. Und, na, also das ist ja noch nicht mal so, dass es da großartig was Neues gibt. Das ist immer wieder dieselbe Leier. Und hier gibt es jetzt wenigstens Spiele, die zumindest nach dieser Beschreibung, die sie hier sagen, so klingen, als wären das richtige Computerspiele wenigstens. Und das eine ist halt diese Geschichte, das ist, glaube ich, schon erschienen, dieses Atomic Heart, da hat man, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Genau, da gab es ja eine große Kontroverse überhaupt, wie ähnlich wie bei Harry Potter, ob man das spielen dürfe. Und dann ist Leuten aufgefallen, dass noch irgendwo angeblich subtile anti-ukrainische Botschaft versteckt, Duan. Und ja, da steht ja auch drin. Die haben mir gesagt, dass irgendwelche Roboter aussehen wie die ehemalige Staatspräsidentin von der Ukraine und so ein Zeug. Ja, wobei ich halt jetzt diesen Timoschenko-Look nicht unbedingt nur, also Timoschenko, also das passt schon überhaupt in die russische Richtung oder in die slawische Richtung oder wie auch immer. Ja, also, es ist wahrscheinlich einfach dieser geflochtene Kranz um den Kopf. Ne? Ja, genau. Und vieles davon ist halt auch so, wenn du halt nur einen Hammer hast, sieht alles wie ein Nagel aus. Ja. Also dann ist halt alles, was die machen, ist natürlich gleich auch ein Angriff in irgendeiner Form. Ja, also ich sag mal so, als es hier rumging bei Twitter, da habe ich gedacht, das ist ein einseitiger, total beschissener Artikel, aber total beschissen ist auf jeden Fall nicht. Insofern, dass es halt schon da jetzt irgendwelche Bestrebungen gibt, wie weit jetzt dieses Spiel da wirklich reinspielt, weiß man nicht genau. Es gibt halt nur irgendwelche Leute, die hier auch benannt werden, die da wohl sich was erhoffen, dass diese Spieler halt irgendwie dazu beitragen, da irgendwelche Propaganda zu machen, aber das sind ja zwei verschiedene Dinge, ne? Also, und ich meine, nur weil man das 30 Mal sagt, führt es ja trotzdem nicht dazu, und dieses Ding, dass da irgendwas passiert, ne, in der realen Welt. Also das können ja die Leute noch so oft meinen, dass das sinnvoll wäre oder so, und es gibt ja auch genug Leute, die das halt einfach so behaupten, dass es ja alles so wunderbar funktioniert mit der Propaganda und dem ganzen Kram. Und wenn da sowas rauskommt und sie sich dann denken, so, ja, dann machen wir doch das mal, das klingt doch gut. Aber ja, es ist halt unwichtig irgendwo. Also davon geht die Welt nicht unter, sollen die das halt machen, wenn die das meinen. Und das meinte ich ja mit dem letzten Absatz halt, aber das erinnert mich halt so an den ganzen Kram. Wir probieren das ja hier auch. Mit irgendwelchen Sachen die Leute zu erziehen, ne? Naselang. Mit Kunst und so. Ich denke mal, Russland hat halt auch das Problem, dass sie dadurch, dass sie boykottiert sind, halt von in Zukunft bei vielen Sachen einfach leer dastehen. Ach ja, das war auch eine Vermutung aus dem Artikel hier, dass sie sich damit die Staatskasse aufbessern wollen. Aber ob das funktioniert nur mit Computerspielen? So signifikant, das wage ich ja so ein bisschen zu bezweifeln. Naja, du hast ja jetzt Kriegswirtschaft da, also wenn du überhaupt irgendwie Unterhaltung für das Volk produzieren willst, dann sollten da natürlich auch Durchhalteparolen und Ähnliches rein, das kennt man ja aus der Geschichte. Ja, und dieser Artikel, genau, in Russland gibt es keine westlichen Computerspiele mehr und die Russen, ne, die sind ja überhaupt nicht bekannt dafür, dass die alles Mögliche einfach runterladen können. Gerade die Russen. Ja gut, dass das weiter existieren wird schon. Ja, klar. Online unter Frauenhassern. Drei Männer erzählen, wie sie den Absprung schafften. Ach du Scheiße. Mir wurde plötzlich klar, dass ich die ganze Zeit auf Clowns gehört hatte. Ach, geht's hier mit S, B und D an, die drei Leute. S, B und D. Die drei Sally, von der Tankstelle. Bleilo oder so. Der Doktorand. Ja, das könnte sogar sein. Weil die Beispiele sind nämlich, ja, also es ist vom 11.05., aber irgendwie habe ich das, lässt mich das Gefühl nicht los, dass wir diesen Artikel schon mal hatten. Vielleicht ist der auch übersetzt oder so, weil Weiß, das ist von Weiß und Weiß ist ja eh auf dem absteigenden Ast. Allerdings gibt es eine Referenz auf den wie heißt der hier? Andrew Tate in dem Artikel auch. Und ich glaube, der ist jetzt noch nicht so lange, also in deren Wahrnehmung zumindest. Und hier wird jemand Vincent genannt, aber diese drei Leute sind anonym und aber die Texte lesen sich auch, als wäre es von richtigen Menschen geschrieben. Definitiv, weil also es verläuft immer nach dem gleichen Muster. Erst kommt so ein Ding, was so Progressive halt furchtbar finden. Dann wird irgendwie behauptet, aber dann habe ich den YouTuber XY gesehen und seitdem bin ich links. Und ratet mal, was das so für YouTuber sind. Karl Wendt? Nee, ist aus dem englischsprachigen Raum. Ach so, okay, ja, das Sargon of a Cat. Nee, jetzt die Leute wieder bekehrt haben zum Linken. Oh, Dan Olsen, Josh McIntosh. Nee, die tatsächlich nicht. Nee, aber es ist ContraPoints, es ist Oh, das hat hier X-Ray Enraged, hat's gewusst im Chat. Three Arrows Der Bingo auch. und deswegen, wie du meintest, es könnte Sally sein. Also das war ja auch die Geschichten, ne, die da unbedingt gucken mussten, weil sie ihnen diese Karte erzählt hat. Und ja, der ganze, ach ja, bei Gamergate war einer von den Leuten angeblich auch dabei. Deswegen, da ist mir dieser Ticket auch begegnet bei uns im Hashtag. Und dreimal dürft ihr raten, wie er das beschreibt, was Sinn und Zweck von Gamergate gewesen sein Boah, die haben soll, da alle jemand, Frauen der voll dabei war. abgehatet den ganzen Tag, haben Raids gegen Frauen verabredet und wollten Frauen irgendwie aus den Spielen rausdrängen. Nee, Hat viel, viel unschuldiger. Diese Person, die es tatsächlich wirklich gibt, sagt, das war eine Hasskampagne, wo die Feministin Anita Sarkeesian beleidigt wurde. Bipo, bip, bip, gut gesprochen, NPC 14. Na, also genau sowas, was man erzählen würde, wenn man dabei war halt, ne? Was wir ja auch von früh bis spät immer erzählen. Also alles sehr glaubwürdig auf jeden Fall, aber für jemanden, der das nur von so Kanälen wie ContraPoints und Three Arrows und ich weiß nicht, was das andere alles war, aber so drei, vier Sachen werden hier genannt, gehört hat, der würde das auf jeden Fall so erzählen. Ganz zufällig, ne? Also es ist lustig. Und der allerletzte war mein Liebster, der dann irgendwie gesagt hat, wie war das? Genau. Langsam aber sicher driftete ich immer weiter nach links und verstand, wie kaputt der Kapitalismus ist. Ja, ne, das. Oh, es ist schön, dass er einen Schuldigen gefunden Und hat da war sofort. man dann geläutert, ne? Als man endlich erkannt hat, dass die Welt gar nicht so schlimm ist, sondern noch viel, viel schlimmer, aber halt von links schlimm. Da waren die Leute dann wieder geheilt, ne? Und ja, und so Dinge wie Alt-Right Pipeline, so ein Wort, fällt hier natürlich auch irgendwo, weil das ist halt Alt-Right Pipeline, ne? Aber wenn die Leute alle ein Kontrapunkt-Video gucken und dann verstehen, wie kaputt der Kapitalismus ist, das ist keine Pipeline, ne? Das ist einfach nur wieder klarkommen mit seinem Leben. Ach ja, und dann so Sachen wie, ich habe Ultrarechte wie Ben Shapiro gesehen und die haben Sachen gesagt und das fand ich gut. Und erst später habe ich dann YouTuber irgendwas anderes gesehen und die haben mir gezeigt, dass die ja gar nicht die Studien gelesen haben, die sie da verlinken. Haha. Ja, ohne es geprüft zu haben, weil es steht ja nicht dabei, welche Studie, aber ich würde mal vermuten, dass das wahrscheinlich wieder so ein Ding ist von wegen, ja, hier steht irgendwie dies, das und jenes, aber man kann ja auch einfach dies, das und das behaupten und dann geht's ja wieder. Oder irgendwelche Ablenkungsmanöver oder so. Deutsche begehen doch auch Straftaten. Das steht ja nicht drin in der Studie oder weiß ich nicht was. Tja, es sind ja auch überhaupt gar keine generischen Antworten, die hier gezeigt werden. Wie wir am Anfang gesagt haben, NPC 123. Ich habe gerade einfach mal den Spaß mir gemacht, und ChatGPT was gefragt. Und zwar mal ein paar Zitate von Aussteigern aus der Frauenhassszene, die auch ein bisschen kapitalismuskritisch sind. Ne? Was hat er Okay. mir gegeben? Der Ausstieg aus der Frauenhasserszene bedeutet einen Schritt in Richtung einer inklusiven und gerechten Gesellschaft, in der Frauen nicht mehr als Ware behandelt werden, sondern als gleichwertige Individuen. Frei von den Zwängen eines kapitalistischen Systems. Ja, lasst uns gemeinsam den Kreislauf des Frauenhasses durchbrechen und eine Welt schaffen, in der Frauen nicht länger Opfer der kapitalistischen Ausbeutung sind, sondern ihr volles Potenzial entfalten können, befreit von den Ketten eines profitorientierten Systems. Ja. Ja, das wird der Tenor auch der nächsten Artikel sein. Also da kommen wir gleich noch drauf Also, zurück. ich meine, man muss wirklich sagen, die ganzen Kulturmarxisten haben noch nie einen einfachen Job gehabt, weil die können sich, die Talking Points sind sowieso immer das Gleiche Ja, die haben und das aber können nicht sich wirklich gebraucht, alles nur noch, Price. Die brauchten wenn die das nicht schon nicht alle und die brauchen das auch Tech-Bausteine in haben. Zukunft nicht. Tja. Ja. Ich habe übrigens vorhin ChatGPT gebeten, mir die 10 Gebote auf Kölsch zu übersetzen. Das war auch lustig. Ich habe es aber nicht so richtig verstanden, weil ich nicht so viel Kölsch verstehe. Und danach habe ich ihm gesagt, er soll es nochmal mit hessischem Akzent machen. Dann hat er aber die kölschen Sachen auf hessisch übersetzt. Da war dann plötzlich vom hessischen Dom die Rede. Also, so viel zum Der Frankfurter Thema. Dom, wer kennt ihn nicht? Ja, Ja, wer meint geht die? mir Welchen auf meint ihr? Den Frankfurter, den. den Wetzlarer, den Den hessischen. Fritzlarer, den ChatGPT Fuldaer, den ist schlau. Limburger? Den Verlies? hessischen Dom. Tja. Das ist sauschlau, das Viech. ChatGPT. Ja, und hier haben wir auf der rechten Seite haben wir den Subi. Den habe ich ja auch schon mal verteidigt, als ihm irgendwie vorgeworfen hat, er wäre ein Faschist wegen irgendwelchen Blödsinn. Ich finde den ja eigentlich ganz vernünftig, ganz freundlich und so. Er sagt auch hin und wieder ein paar ganz anständige Sachen, aber das hier, aber ja, er schreibt, die Leute werden es nicht wahrhaben wollen, aber es ist die Wahrheit, oder werden es nicht mögen, das ist die Wahrheit. Islamische Länder im Golf fühlen sich christlicher an für mich, was die Werte angeht, als die meisten westlichen Nationen, christlich in Anführungsstrichen. Weniger ja. Sodom und Gomorra Sachen passieren hier. Bei uns sind die Sachen eben nicht so verbissen, ne? Die Leute sind God-fearing, konservativ und familienorientiert, kein woker Müll. Ja. Ja, jemand sollte hier der Annika Brockschmidt Bescheid sagen. Das ist ja wahrscheinlich einer von diesen White Supremacists aus Amerika, die den christlichen Fundamentalismus hochhalten. Ja, da sagt er auch, er würde seine Kinder lieber in Katar, was ist KSA? Kingdom of Saudi Arabia oder Vereinigte Arabische Emirate großziehen als in England, USA oder Kanada. Ja, aber ist er ja schon voll kurzsichtig, weil Kinder, ja, Söhne vielleicht, Töchter, Ja, und generell ist es komplett kurzsichtig, weil ich sag mal so, die Leute, diesen God-Fearing, weil sie sonst den Kopf verlieren. Und die sind familienorientiert, weil es in diesen Ländern halt nichts anderes gibt. Die haben da halt keine Sozialsysteme oder solche Sachen. Das ist ja gerade dieses, was die Familie da in diesem Sinne halt eben ersetzt. Und das kann man ja blöd finden. Und das finden ja viele Leute auch blöd. Aber ich sag mal so, im Endeffekt ist es halt das Ding, was ja die Leute halt befreit, auch dass sie sich halt um andere Sachen kümmern können, als nur darum irgendwie. Es hat ja auch nicht jeder eine Familie und lauter solche Dinge, ne, die man da sagen kann halt. Und diese ganzen Regeln, die man alle befolgen muss, ist ja nicht so, dass das alles irgendwie sinnvoll ist oder so. Vieles davon ist halt eben auch Zeitverschwendung. Und deswegen sind diese Länder ja auch wirtschaftlich nicht auf dem Stand. Also die Öl haben halt aktuell schon, aber ansonsten außerhalb davon ist das ja alles nichts. Und da sind die Leute auch alle genauso familienorientiert und haben keinen Wogen-Garbage. Dafür haben die alle möglichen anderen Garbage. Also richtig mörderischen Garbage. Also. Ja. Aber das ist das Ding halt, ne? Das hast halt, das zeigt sich hier halt mal wieder in dieser Geschichte. Das haben wir ja schon ein paar Mal, oder ich habe es zumindest ein paar Mal schon, für mich wirkt es halt so, dass auch diese ganzen hier Soros und wie heißt der andere, Orban und so, die leben halt viel davon, dass ihr Team halt jeweils immer der Ansicht ist, dass das andere Team, also dass halt die Leute dann der natürliche Gegner von dem anderen Team sind. Und hier ist halt eben, sind die Islamisten der natürliche Gegner von den Woken und deswegen finden wir die halt wieder gut. Und dass ja hier im Westen die Linken auch den ganzen islamistischen Scheiß alles fördern, na, und du irgendwelche Queers for Palestine Demos hast und so ein Kram mit Woke Garbage, das ist ja dann auch, wird auch wieder nicht wahrgenommen, ne? Also. So, Hauptsache die Leute können nicht machen, was sie wollen. Weniger Sodom und Gomorra, ja. Herzlichen Glückwunsch. Also da muss es echt andere Möglichkeiten geben, als hier christlichen oder generell irgendwelchen religiösen Autoritarismus. Also, sorry. Und dass die einzige Wahl ist, dann lieber Woken Garbage. Also. Ja, da bin ich auch für. Hitlerrede im Zug nach Wien, Fahrgäste völlig verstört. Oh nein, die bösen Russen-Hacker waren das bestimmt. Nee, nee, oder die Nazi-Hacker, die Reichsbürger-Hacker. Wer war das jetzt bloß? Ah nein, das war in Österreich. Gibt es da auch Reichsbürger? Gibt es da überhaupt Hitler in Österreich? Ich glaube nicht. Oh, was hat Hitler eigentlich mit Österreich zu tun? Gar nichts. Hallo? Überhaupt nichts. Ich habe eine Vermutung, wer es gewesen ist. Und zwar, ich lese mal den Anfang vom Artikel durch. Und dann werdet ihr sicherlich gleich sehen, was meine Vermutung ist. Der ÖBB Railjet 661 startete um 14:41 Uhr in Bregenz, sammelte nachmittags in Innsbruck Besucher des Journalismusfestes ein und sollte diese mit den übrigen Fahrgästen bis so und so viel Uhr in Wiener Hauptbahnhof wieder abliefern. Doch zwischen St. Pölten und Wien spielten sich in den Waggons abstruse Szenen ab. Ja, also es fand ein Journalismusfest statt. Also ein Zug voller Journalisten. Es war ein Zug voller Journalisten und plötzlich passierte etwas Berichtenswertes. Man mag es Hier, gar nicht vermuten. ein Ne? Stöckchen, Also, spring drüber, bitte. wer war das wohl? Wer ist wohl dafür verantwortlich, dass in dem Zug voller Journalisten etwas Berichtenswertes passiert ist? Boah, die Pressestelle von der Bahn oder so, keine Ahnung. Eigentlich begann alles ganz harmlos. Gegen 21:20 Uhr wurden über das Lautsprechersystem plötzlich Hopplas von Ansagerin Chris Lohner und Musik abgespielt, noch nie gehört. Aber egal, eine Standardmitarbeiterin twittert da noch belustigt über die ungewollte Unterhaltung. Im selben Zug saß auch der grüne Nationalratsabgeordnete David irgendwas. Er und die vielen weiteren Fahrgäste des überfüllten Zuges konnten wenig später ihren Ohren kaum trauen. Quer durch alle Waggons schallte plötzlich eine Rede von Adolf Hitler. Ja, also, da wird irgendwer gemerkt haben, dass man sich wahrscheinlich mit Bluetooth auf irgendwas connecten kann. Dann hat er hier von dieser Chris Lohner irgendwelche Hopplas, also wahrscheinlich irgendwelche Outtakes oder so. Ist das österreichisch für Outtake? Naubla? Irgendwie abgespielt. Und dann hat er sich gedacht, ja, das funktioniert ja voll gut. Dann mache ich doch mal was anderes damit. Dann jetzt mal richtig so. Damit wir auch was haben, was wir in unsere Zeitung schreiben können hinterher. Mein, hat er nur Reden gespielt oder wenigstens so ein paar Sachen, die Erika und so, oder war das nur Rumgeschreie? Eine Weiß man Rede nicht, steht oder? hier. Es war sehr verstörend. Ja, also ich gehe fest davon aus, dass einer von den Journalisten das war, ehrlich gesagt. Also, da wird Ja, irgendwer einen es offenen gibt doch auch Bluetooth gefunden diese, haben und das dann gemacht haben. es gibt auch die ganze Zeit jetzt auf YouTube und so diese Videos mit diesem komischen Hacker-Tool, mit dem man in irgendwelche Netze reinkommt und RFC-Sachen irgendwie machen kann und was weiß ich. Okay. Da hat sich doch irgendwer so ein Ding gekauft und hat damit rumgealbert. Und was ist das Edgieste vom, ich würde sagen, es waren Jugendliche, weil denen ist nichts Edgieres eingefallen. Jugendliche Journalisten. Meinst du den Flipper Zero oder was meinst du? Genau, den meine ich. Ja, also das waren gar nicht von den Journalisten, da lege ich mich drauf fest. Also ihr könnt mir nicht erzählen, dass das ausgerechnet in so einem Zug voller Journalisten sowas passiert. Also da setze ich mir den Stoffhut auf, nicht den Aluhut. Ein Ja. Video. Ein Video mitgebracht von Mars. Und die du. Ja, hier ist ein nettes Interview drin, das ich euch nicht vorenthalten wollte. Vor allem, ja, wir schauen uns erstmal an, ganz unvoreingenommen, was der junge Mann zu sagen hat. Genau. Tobias Ginsburg, er hat schon 2018 ein Buch zum Thema geschrieben. Guten Abend. Schönen guten Abend. Sie haben sich monatelang in die Szene eingeschleust, recherchieren seit langem undercover. Für wie gefährlich halten Sie die Reichsbürgerszene? Das ist eine unglaublich wichtige Frage und es tut mir so leid, Sie daran zu hören. Die Frage, die sich hier stellt, ist: Wie gefährlich sind Menschen, die an neonazistische Verschwörungstheorien glauben? Die Idee, die diese ganze komische Mischszene, die Reichsbürger zusammenhält, das sind ja sehr unterschiedliche Menschen, von klassischen Neonazis über extrem bürgerliche Leute, Krypto-Linke, Putin-Liebhaber bis Leute aus der kuschelweichen Mitte der Gesellschaft. All diese Menschen glauben, dass die BRD Teil einer Verschwörung gegen das deutsche Volk sei. Das ist eine Idee aus der Neonazi-Szene. Die ist auch nicht neu. Die haben wir seit 45. Das heißt, Sie halten Und Sie jetzt für fragen wir gefährlich? uns. Ja, Entschuldigung, die Frage war Ja, ja, also auch wenn Sie ich, naiv sind, also. vielleicht schon oft gestellt. Ich finde es halt krass, wie einstudiert er das rüberbringt. Also es hat für mich nicht den Charakter eines Interviews, sondern eines YouTube-Videos, das jemand eingesprochen hat oder so. Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, Stanislaski dreht sich im Grab um bei sowas. Also. Ja, er hat ja gesagt, dass er das dauernd gefragt wird. Und da ist die Roboterartigkeit der Antwort ein bisschen verständlich, finde ich. Nee, da ist sie ehrlich gesagt erst recht nicht verständlich. Hm. Also dieses ganze Komische mit, das ist ja Emilia Fester-mäßig, was er da macht. Ja, eben, genau, das ist halt, ich nutze Körpersprache etc. pp., um eine emotionale Verstärkung meiner Argumente zu machen. Das halte ich in politischen Diskussionen für unlauter. Und ja, ich meine, der Typ hat eine gute Sache damals gemacht. Er hat sich ja wirklich in die rechte Szene reingearbeitet und hat dann wirklich eine Ansicht von innen bringen können, auch mit seinen Reportagen. Aber ja, wie er hier auftritt, finde ich es ganz komisch. Ja, warst das schon? Oder? Nee, du kannst ihn gerne noch bitte den Moment erreden. Wurde. Wie gefährlich sind die denn? Sind das jetzt ein paar Spinner? Wenn man das hört, Lauterbach entführen aus einer Talkshow, könnte man ja leicht auf so eine Idee kommen. Ich verstehe, dass vieles skurril erscheint. Und Leute, die an eine Verschwörung glauben, die sich auf krude Ideen einlassen, das wirkt immer so ein bisschen funny. Aber die grundsätzliche Verschwörungstheorie, mein Gott, das teilen halt ganz unterschiedliche Leute miteinander. Von Neonazis bis halt zu irgendwelchen Leuten, die uns als krude erscheinen. Aber wenn sie das wirklich glauben, dann folgen sie einer Logik der Notwehr. Dann glauben sie, das Volk verteidigen zu müssen, dem deutschen Volk das deutsche Land zurückzugeben. Also ja, es ist immens gefährlich. Und die logische Konsequenz, ja, das ist eine Militarisierung, das ist ein Handeln. Das ist im Zweifelsfall auch ein Töten oder Sterben für diese Idee. Und das war ja auch diese komische Terrorgruppe, die jetzt hops genommen wurde. Nehmen die Strafverfolger denn diese Szene so ernst, wie sie gerade beschreiben? Soweit ich das verstehe, hat man diese Gruppe festgenommen. Also sie haben nicht versucht, sich bis aufs Blut Waco-mäßig da irgendwie, weiß nicht, wo er die Idee her hat. Ja, also der Plan, den ja irgendwie diese 70- oder 80-Jährige, die ja die Strippenzieherin gewesen sein soll, ausgedacht hat, war ja, dass der aus der Talkshow entführt würde. Dann würden zwei Schauspieler, ein Steinmeier und ein Olaf Scholz, als Olaf Scholz und Steinmeier vor die Kamera treten und sagen, hier, keine Ahnung, Bundesrepublik ist zu Ende, sonst irgendwas und so weiter und so fort. Und dann wollten die ein paar Stromgeneratoren in die Luft sprengen und so weiter und so fort. Also wie die das dazu viert überhaupt machen wollten und so weiter und so fort, ist mir noch nicht so ganz klar. Aber ja, von vornherein, keine Ahnung, es gibt bestimmt viele Leute, die so komische Pläne schmieden. Gehe ich mal von aus. Die Frage ist, wie weit sind die fähig gewesen, das durchzuführen und wie weit hatten sie Vorbereitungen getroffen, dass es wirklich realistisch erscheint, dass sie das machen. Ja, naja, ne? Komische Angelegenheit auf jeden Fall. Mittlerweile ja. Das ist ja auch ein absolutes Minimum. Wir hatten jetzt zwei de facto neonazistische Terrorgruppen, die im vergangenen Jahr festgenommen wurden. Und wir hatten so viele Terrorgruppen waren das. Was war es denn für ein Terror, den die gemacht haben? Die haben den geplant, Chris. Die haben den geplant. Ja, die wollten irgendwelche Leute entführen und der einen dann wollten einen Staatsstreich machen, aber das hat doch mit Terror auch erstmal nichts zu tun, oder? Also, beim Terror muss ich doch irgendwie terrorisieren, oder nicht? Es gab doch diese Bundeswehrsoldaten, die Sprengstoff aus einer Kaserne klauen wollten und in der Ukraine irgendeine Brücke sprengen. Oder auf der Krim. Aber das meint er wahrscheinlich nicht. Viel Morden. Denken Sie an Hanau, denken Sie an Halle, denken Sie an den Mord an Walter Lübcke. Die Täter dachten im Grunde an die gleichen Verschwörungstheorien, auch wenn die teilweise weniger skurril erschienen. Das heißt ja, jetzt wird dagegen vorgegangen. Aber nochmal, wir dürfen das nicht entpolitisieren. Wir dürfen nicht so tun, als... Also, dass das alles miteinander zu tun hat, ist deine Verschwörungstheorie, Junge. Hanau vor allem wieder, ja. Ne? Also, es wird immer wieder Hanau, obwohl ganz klar ist, was das für ein Typ war und wo der seine Befehle her erhalten hat. Jedes Mal wieder. Ja, der Typ in Halle war durch und durch ein komplettes Arschloch. Wobei ich bei dem auch nicht wissen will, irgendwie was in seinem Kopf vorgegangen ist vorher. Irgendwo muss der auch schon einen Hau gehabt haben. Aber halt diese Hanau-Geschichte immer wieder. Und immer wieder mit dem Brustton der Überzeugung, der keinen Widerspruch duldet. Das finde ich falsch. Das sein, dass irgendwelche kruden, skurrilen Verschwörungstheoretiker. Wir müssen uns angucken, wo kommen diese Ideen her? Und es ist doch schrecklich, dass wir so sehr als Deutsche gegen Rechtsradikalismus sind und so wenig verstehen, wie der eigentlich funktioniert, worauf dieser Glaube aufbaut. Tobias Ginsburg, Schriftsteller und Kenner der... Das war ein Wort zum Sonntag. Dieser Glaube. Im Endeffekt. Worauf dieser Glaube aufbaut. War auf jeden Fall Duktus und ein einstudiertes, es war jetzt keine freie Rede, es war auf jeden Fall ein einstudierter Text oder ein abgelesener Text. Ja. Ja, dann wird mir ganz anders, wenn ich mir das anhöre. Alter Schwede, ey. Dieser Glaube. Ja, und der nächste bitte in unserer wunderbaren Bundesregierung. Baerbock blockierte strengere Sicherheitsprüfung für Afghanen, ja. Und die meint da nicht den schwarzen Afghanen, nicht zu früh freuen. Und ich hab zuerst gedacht, dass es da um diese sogenannten Ortskräfte ging, aber das ist überhaupt gar nicht der Fall, sondern was ich hier in diesem Artikel entnehme, ist, dass wir neben diesen Ortskräften noch alle möglichen anderen Leute aus Afghanistan bei uns aufnehmen. Alle 30 Tage 1000 Stück im Resettlement-Programm habe ich in dem Artikel gelesen, das wusste ich vorher gar nicht. Ja, war mir auch nicht so richtig bewusst. Wusstet ihr das, lieber Chat? Habt ihr das gewusst? Jeden Tag 1000 Afghanen im Resettlement-Programm? Ja, da gibt es verschiedene Programme, die da laufen, aber das sind halt, gut, jeden Tag 1000 Leute. Sind's ein Monat sind 30.000, zwei Monate sind 60.000, in drei Monaten musst du eine Stadt zur Verfügung stellen, wie die, in der ich wohne, um diese Leute unterzubringen. Also dass es 1.000 pro Tag sind, ich hätte jetzt eher gedacht so 1.000 pro Woche, pro Monat oder sowas, aber das solche allgemeinen Resettlement-Programme haben wir ja mit vielen Ländern. Nee, waren es pro Tag? Ich weiß, das gucke auch nochmal nach. Ich habe jetzt gerade eventuell da was zu tun. Wir haben ja diese wir haben ja auch Verpflichtungen gegenüber der EU, der UN, wie viele wir aus Flüchtlingslagern, die unter dem Welternährungsprogramm laufen, resetteln nach Deutschland. Das kommt ja noch zu den ganzen, aber das sind Programme, die ganze Zeit laufen. Ja, und es ist wohl auch so, dass viele von denen jetzt, weil wir ja keine Vertretung mehr haben in Afghanistan, auch über andere Länder, da ihre Anträge stellen. Ich erinnere da an einen Artikel, den wir vor einigen Wochen hatten. Da ging es um den Brandbrief aus der Botschaft in Pakistan, was ja Nachbarland ist. Und die haben da ja schon im Endeffekt halt die Sachen, die hier nochmal genannt werden, nämlich dass sie warnen vor Leuten und sagen, hier, der ist nicht der, den er vorgibt zu sein. Das, was wir hier über, da ging es ja um Juristen, was wir abgefragt haben, passt nicht. Und der weiß auch nicht die nötigen Sachen. Das wird halt weggewischt offensichtlich durch die Frau Baerbock. Weil ja, es gab öfters auch die Fälle, wo irgendwelche Frauen aus Afghanistan hergeflohen sind und sich dann halt, beschwert haben, weil halt die Leute, vor denen sie in Afghanistan geflohen sind, die haben sie dann hier halt vor dem Einwohnermeldeamt wieder getroffen, so nach dem Motto. Ja, das war ja 2015 schon so. Auch teilweise Leute, die da ihre Folterknechte wieder hier in Deutschland getroffen haben. Ja, gut, ich meine Syrien auch, aber auch auf. Ja, das ist halt, ja. Tragisch, ne? Ja. Sicherheitsüberprüfung. Nein, unmenschlich, darf man nicht machen. Ja, wird scheinbar weggebügelt. Und was ja auch in diesem Artikel steht, ist, dass wir irgendwelche NGOs haben, die das irgendwie entscheiden, weil, die sonst überfordert werden oder irgendwie so. Und irgendwelche NGOs machen das jetzt. Die aber nicht genannt werden, weil ja dann die Leute alle bei den NGOs irgendwie die Tür einrennen würden. Und deswegen werden die nur im Nachhinein dann irgendwie bekannt. Hier stehen auch zwei Beispiele irgendwie drin in dem. Das sind sogenannte meldeberechtigte Stellen. Das ist wunderbar, wir melden alles. Zivilgesellschaftliche Organisationen. Und die Kabul-Luftbrücke, genau, die waren da mal mit bei, aber jetzt nicht mehr. Ja. Ja, läuft, ne? Alles bestens. Ja, hier der Fokus erklärt, wie die Clan-Masche funktioniert. Und zwar ist es ja so, dass sie aus dem Ausland immer irgendwelche älteren Damen und Herren angerufen haben und denen irgendwie Angst gemacht haben, dass jetzt jemand kommt und sie berauben wollte oder so. Sie sollten mal ihre Wertsachen zusammentun. Da kommt gleich einer von der Polizei vorbei und holt das ab und bringt das in Sicherheit, so ungefähr. Und da sind offensichtlich viele Leute drauf reingefallen, obwohl ich das ein bisschen schwach finde. Also kann man darauf kommen, dass das ein Fake ist oder so. Ja, keine Ahnung. Ja, die Angst der Deutschen oder die Ehrfurcht der Deutschen vor der Uniform ist nicht zu unterschätzen, Ja, gerade bei offensichtlich, alten ne? Leuten. Ja, und dann, ja, klar, die Callcenter dazu sozusagen sind im Ausland. Das ist dann nicht so leicht anzukommen. Das heißt, die Masche ist auch nicht so einfach irgendwie auszuschalten oder so. In der Türkei jedenfalls, die machen nicht so gerne Amtshilfe oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und das ist hier die Masche gewesen und also von Papa Kralle, dem Clan-Chef. Oder ja, in Berlin hatten sie ja letztens jetzt die Remus dann doch mal vor Gericht verknackt für gewisse Haftstrafen und so. Auch wenn das natürlich ein bisschen schwach war. Naja. Das war Sie eine verfolgen das. Bankrotterklärung der deutschen Justiz, würde ich sagen, was man da mit den Remus gemacht hat. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr Großeltern habt oder so, dann erzählt ihnen mal davon, nicht, dass sie darauf reinfallen noch am Ende. Fall ich doch nicht drauf rein, hahaha. Ne? Pass auf, Und auf dann? Papa Kralle, Opa. Genau. Und Max Welt Chikumbuzu. Aber mich hat das auch ein bisschen erinnert an an diese Masche mit mit diesen Zeitungsverkäufen. Die rufen ja dann an und sagen, ja, Sie haben hier ein Zeitungsabo abgeschlossen und wir können das jetzt stornieren, das kostet aber einmal 30 Euro oder so. Und wenn du das dann zusagst, dann hast du ein Abo abgeschlossen. Ne? Also auch so eine blöde Masche. Großes Hobby von mir, dieses Scam-Call-Center-Busting-Kanäle auf YouTube. Da gucke ich immer mal wieder eine Jo. Nacht Binge-Watching mir an, wie sie die Leute hochnehmen. Die sind Schon mal echt gute gut, Sachen die gesehen. Jungs. Ja. Jo. Hier gibt es ein neues Buch von Katja Heuer. Das wird im Guardian beworben, ist auf Englisch auch erschienen. Da geht es um Ostdeutschland. Und ja, also sie sagen zwar, dass Ostdeutschland auch nicht alles gut war, aber zumindest zitieren sie aus dem Buch. Ich weiß nicht genau, wie der Tenor von dem Buch ist, weil das ja hier nur ein Review von dem Buch ist, aber sie zitieren ja halt, irgendwelche Leute wurden befragt und sagen, ja, es hat uns an nichts gemangelt, so, das ist ein guter Arbeiterstaat, so, wir hatten überhaupt keine Probleme. Und am Endeffekt war das aber natürlich ja ganz schlimm mit der Überwachung und so, ne, von der Stasi. Und das wird dann hier irgendwie so abgetan, so nach dem Motto, ja, das war ja nur, weil der, wie ist der Chef von der Stasi, Mielke? Weil der so Verfolgungswahn hatte. Deswegen war die Stasi so schlimm. Ansonsten war die DDR nicht so schlimm. So. Also, es war noch kein richtiger Versuch, der zählt nicht. Quasi, ne? Nö, schon, ist alles gut gelaufen, aber der Mielke war halt blöd. Den können wir mal rausrechnen. A few bad apples. So ein Buch, 30 Jahre nach dem Niedergang des Dritten Reiches. Das einfach sagt, komm, ja, okay, die eine Sache war doof, aber der Rest, Autobahnen und all sowas, Wirtschaftswunder war doch toll. Ja, Doch hat uns auch toll. nichts gefehlt, ne? Mochtet ihr etwa die IKEA-Regale nicht? Ich war in der DDR. Ich habe das gesehen zu mehreren Zeitpunkten in den 70ern, in den 80ern, in den späten 80ern. Ich hätte nie da bleiben wollen, ganz sicherlich nicht. Was ich auch nicht machen würde, ist Mirna Funk Geld dafür geben, Ach nee. damit sie Nähe simuliert. Oh Mann, diese Frau ist echt. Ist echt die Personifizierung des Spruches, Frauen dürfen sowas, oder? Ich finde es großartig. Also, alte Weltraumhafenhörer werden sich an sie erinnern aus der Affäre, der weiße Mann bäumt sich noch einmal auf wie ein wildes Tier vor dem Tod, in Klammern lacht. Da hatten wir damals sehr viel Spaß mit. Das in Klammern lacht, wurde aber nachträglich hinzugefügt. Das war ja gerade der Gag. Ja, okay, stimmt. Aber das in Klammern lacht ist dann sehr lange auch hier so im Chat rumgegeistert und war irgendwie immer ein Punkt, wo man dann mal herzlich lachen konnte. Frau Funk hat uns ja auch schon öfter hier besucht. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo sie meiner Meinung nach den intersektionalen Feminismus endgültig durchgespielt hat. Sie präsentiert sich nämlich jetzt auf OnlyFans. Ich meine, was zeigt mehr, dass du halt wirklich irgendwie in deinem Leben zu was gebracht hast, als mit 40 auf einer Internetplattform Fuß und Busen zu zeigen? Ich meine, das ist die Befreiung, oder? Und das ist ein Paywall-Artikel und ich habe mir auch nicht die Mühe gemacht, danach zu suchen, weil ich hatte ja einen der ersten Sätze, nämlich, das ist die Macht der Frauen. The power of the pussy, quasi. Das ist, warum wir jahrtausende lang unterdrückt wurden. Das ist, warum wir aktuell in einer Zeit leben, in der wir endlich die Möglichkeit haben, die Bedürfnisse von Männern nicht mehr umsonst stillen zu müssen, sondern dieses Unterfangen zu monetisieren. Und daran, für die Leute, die jetzt im Hintergrund lachen, ist doch gar nichts verkehrt. Ja, genau. Früher habt ihr euer eigenes Geld verdient, ne? Und jetzt mittlerweile können auch mal die Männer euch Geld geben, ja? Kannst du ein bisschen herunterscrollen, dass wir den wunderbaren Gesichtsausdruck mit dem Publikum teilen können? Ah ja, ach, da ist es doch jeden Cent wert oder jeden Doggy-Coin oder ich weiß gar nicht. OnlyFans nimmt nur Euro, oder? Oder ist es auch so ein Bitcoin-Ding? Ich habe keine Ahnung. Also ich finde es erschreckend, wie viel Werbung auf Twitter und auch von jungen Mädchen da rumkommt. Das scheint im Moment so auch so eine Art, wie früher Influencer ist jetzt OnlyFans-Model irgendwie das Ding, was man werden will, weil man kann ja zu Hause bleiben und muss nicht viel machen oder so. Ich verstehe nicht, warum man seine Jugend, seine Gesellschaft in so eine Richtung führt. Ja, da kommen wir auch gleich noch in einem Buch dazu. Aber erstmal zum ZDF. Das ZDF macht endlich was Anständiges mit unserem Geld. Seid ihr bereit, Leute, ist die Frage. Seid ihr bereit? Boah, seid ihr wirklich bereit für die neue Serie vom ZDF? Nämlich auf Watch Me kann man erotische Inhalte hochladen, die andere kaufen können. Toni, Malaika und Tim wollen dort durchstarten. Doch schnell werden ihnen die Grenzen der Plattform klar und ihre eigenen. Und da gibt es hier noch so ein paar Kacheln, die wir uns nochmal anschauen können. Watch me, mit meinem eigenen Körper Geld verdienen, das kann man auf der Plattform Dingsbums. Sie sehen Kacheln, die von ihren Rundfunkgebühren finanziert wurden. Machen Sie sich das bitte nochmal klar, liebe Zuschauer. Und nicht nur das die Kacheln, die ganze Serie. Das ist eine Serie mit mehreren Teilen. Ja, also ja, aber auch das sehen Ihre Töchter, wenn Sie die 1836 reinholen, die Sie jeden Monat raushauen müssen. Geld. Toni ist alleinerziehende Mutter und hat seit der Pandemie Geldprobleme. Toni ist doch ein Männername. Will sie sich etwas dazu verdienen? Nach und nach merkt sie, dass ihr die Plattform aber auch noch etwas anderes schenkt. Selbstvertrauen. Klingt nach einer super Sache, oder? Im Prinzip. Sexuelle Selbstbestimmung. Körperaktivistin und Sexarbeiterin Malaika will endlich auch finanziell von der Sexualisierung profitieren, der sie ohnehin täglich ausgesetzt ist. Ja, das macht Sinn, oder? Danke, ZDF. Ich würde gerne mal von dem Rundfunkbeitrag profitieren, dem ich täglich ausgesetzt bin. Aber doch zwingt Männer die Plattform, glotzen meine Brüste an, also zeige ich meine Brüste jetzt im Internet. Das erscheint mir logisch. Schachmatt, Patriarchat. Zum Schluss haben wir noch Tim und Josh. Die verfolgen als Paar ganz klare Karriereziele. Super Sache. Wen interessiert das? Aber wenn Privat- und Arbeitsleben so eng beieinander liegen, kann das zu Problemen führen. Haben Sie schon mal über eine Karriere in der Prostitution nachgedacht? Mit dem zweiten sieht man besser. Oh Mann. Vielleicht hatte der Zubi doch recht. Nein, hat er nicht. Aber im Grundsatz, also wenn man das ganze Religiöse rausstreicht und sagt, eine Gesellschaft lebt, da ist halt immer so, wie ihre Werte sind, dann kommen wir der Sache schon näher. Ich habe heute ein Luftbild von Tokio gesehen. Da hat jemand drüber geschrieben, 40 Millionen Menschen. Und man muss sich nur mal vorstellen, wenn das nicht 100% Japaner wären, wie das in dieser Stadt aussehen würde. Darüber habe ich länger nachgedacht. Und ich muss sagen, ja. Wenn ich mir vorstelle, wir haben Tokio, aber eine Bevölkerungszusammensetzung wie Frankfurt, Berlin, Hamburg, Köln. Wie würde diese Stadt aussehen? Nicht so, wie sie jetzt ist. Ja, Sie irgendwas würde war. vielleicht aussehen wie San Francisco, aber da sind wir noch nicht, glaube ich, oder? Nee, ist noch ein bisschen bis dahin. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was die Leute, die sowas da produzieren, sagen würden, wenn du denen das sagst, dass das doch irgendwie blöd ist und so. Die würden ja sagen, ja, das liegt ja nur, die machen ja nur Kapitalismus da. Die machen doch nur Kapitalismus und deswegen ist das Und doch so deswegen doof, ist die weil. Stadt sauber und man kann sich auch Nein, ich meine nachts jetzt sicher hier die Leute, bewegen die und. Leute hier, nicht Ach in, so, ich ach meine die so. Leute hier. Ne, so nach dem Motto, ja, beschwer dich doch nicht, die machen doch das, was du willst. So, die machen doch hier die verdienen doch hier Geld. Ist doch alles super, das wollt ihr doch. Der Markt regelt es. Ne, und Ja, so nur als sei doch Form. mal ehrlich, wenn wir die Kachel oben links betrachten, wenn ich mir jetzt auf Twitter dagegen die Damen ansehe, die mir ihr OnlyFans aufdrängen wollen, sehen die nicht so aus. Sondern, wie sage ich das freundlich, ja? Aber das ist nicht der Typ, der viel Geld mit OnlyFans verdient, glaube ich. Also ich glaube auch für jede Tante, die da irgendwie von leben kann, gibt es sicherlich auch 100, die das nicht können. Ja, Und die stimmt auch. abends dann Ich will tief das ja auch traurig nicht, ich will sind, das weil ja auch sie nicht nur wieder gut reden. 3,80 gekriegt, Aber $3,50 gekriegt haben. das ist jetzt auch wieder halt eben zu dem Punkt von wegen Werte und so weiter und so fort, das eine oder das andere. Also diese Leute würden ja quasi sagen, das ist ja überhaupt gar nicht unser Sodom und Gomorra linkes Gedöns oder so, sondern das ist doch nur diese furchtbare Logik hier von dem System, ne? Und deswegen müssen wir das ja machen, weil es ja auch keine andere Möglichkeit gibt, irgendwie Geld zu verdienen. Ne? Ist nur halt nicht so angenehm. Oder einfach. Oder ja, no skill. Oder hier förder dein Selbstbewusstsein. Tralala. Ja, und darum geht es auch in diesem Buch hier, was ich jetzt in den vergangenen Wochen gelesen habe: The Case Against the Sexual Revolution. Und Louise Perry, die ist auch so ein bisschen rumgekommen, die Louise Perry in letzter Zeit bei den ganzen Podcasts und so. Also hier beim Guard Saat war die. Ich habe auch gesehen, letzte Woche oder vor 2 Wochen oder so war auch irgendwie so ein Parteitag oder sowas von den britischen Konservativen und da hat die Louise Perry auch einen Redeslot. Also der wird schon zugehört auf jeden Fall und ja, das Buch fand ich aber nur so mittelprächtig, weil im Endeffekt also, was es auf jeden Fall, wofür es auf jeden Fall nützlich wäre, wenn ihr irgendwelche jungen Frauen kennt und denen ein bisschen Angst machen wollt, gerade vor OnlyFans und diesen ganzen Geschichten. Weil da sind natürlich schon ein paar krasse Beispiele drin in dem Buch von Porno und hier Prostitution und solchen Sachen, also Leuten, die da halt schlecht behandelt wurden und so weiter und so fort. Und was ich halt auch nicht so richtig wusste, also es gibt wohl eine lange Liste, die auch aufgezählt wird von Leuten, die halt früher in diesen Sexwork-Branchen waren und früher halt behauptet haben, nee, ich mache das nur für mich und ich mache das nur für mein eigenes Gefühl hier irgendwie und Freiheit und so weiter und so fort und später das dann halt anders beschrieben haben, als sie dann ein bisschen älter waren. Das sollte einem natürlich schon so ein bisschen zu denken geben. Und Ja, also dass es alles nicht so Larifari und schön ist, wie da so langläufig behauptet wird, ist, denke ich, als gesichert anzusehen. Aber was mir bei dem Buch nicht so gut gefallen hat, ist im Endeffekt, dass das auch wieder alles nur so geframed wird, so nach dem Motto, den Frauen passiert das alles nur, ne? Also die haben überhaupt gar keine, also an keinem Punkt dieser Geschichte wäre da irgendwas anders gelaufen, wenn die Frau jetzt gesagt hätte, nee, ich mach das jetzt nicht oder so. Das kann man da nicht erwarten, sondern die sind halt nur Opfer der Umstände. Und die Umstände sind halt so, so und so. Und die Gesellschaft tut irgendwelche Dinge mit den Leuten. Ne? Also es geht ja nicht nur um diese Sexwork-Geschichten, sondern es geht auch generell um, man sollte mehrere Partner haben und so, alles Mögliche ausprobieren und lauter solche Sachen und irgendwelche BDSM-Praktiken und so weiter und so fort, wo ich mir auch so denke, naja, die richtet sich da tierisch halt drüber auf, über das 50 Shades of Grey und dass es angeblich ein falsches Bild zeichnen würde und so, wo ich mir dann aber wieder so denke, ja, okay, es zeichnet ein falsches Bild und so, aber warum kaufen die Frauen denn dieses Buch? Ne? Wer zwingt die denn dazu? Was wird dann immer so dargestellt, so als ob das nur die Gesellschaft ist oder so, die den Frauen, die ja normalerweise auf diese Sachen, die halt nicht gut für sie sind, ja überhaupt nicht kommen würden. Ne? Aber die Gesellschaft und die Männer, die reden denen das quasi alles ein. So, das ist so ein bisschen der Tenor. Und das fand ich auf jeden Fall ziemlich fehlgeleitet in diesem Buch. Also, es wird halt immer, also klar, das gibt es natürlich auch und gibt es meinetwegen auch oft, dass Frauen da halt falsch behandelt werden und so und nicht das machen können, was sie eigentlich möchten oder so. Aber es wird schon so dargestellt, als ob es halt überhaupt gar nichts irgendwie gibt, wo man irgendwie von den Leuten erwarten muss, dass sie mal irgendwie sagen so, nee, ich möchte aber dies, das und das und deswegen mache ich das jetzt so und nicht so oder so. Na, also so, als ob die halt überhaupt gar nicht, als ob man das gar nicht erwarten könnte von den Frauen. Also wir müssen halt die ganze Gesellschaft so machen, dass die Frauen halt die richtigen Entscheidungen treffen, weil von denen kann man das ja nicht erwarten. So, das ist mein Main Takeaway von diesem Buch hier irgendwie. Weil das ist ja auch so ein bisschen das konservative Ding. Ne? Also diese Freiheit und so, das tut den Frauen eh nicht gut, weil die können ja eh nichts mit anfangen. Und da denke ich mir halt auch wieder so, also wenn so viele Leute solche Sachen machen, das kann das echt nicht sein. Freiwilligkeit halt, kann das echt nicht sein, dass die alle nur dazu gezwungen werden, weil die Gesellschaft ihnen das einredet oder so. Also sorry. Ne? Und gerade bei sowas wie Sexualität, ne, das ist ja schon irgendwie was ein bisschen was mit Menschen zu tun hat und irgendwie dafür verantwortlich war, dass diese Spezies hier noch existiert und so ist, wie sie ist halt. Und mir da irgendwie so zu erzählen, so nach dem Motto, nee, das ist alles nur so ein Trick irgendwie von neuesten Zeit irgendwie, wo die Leute dann irgendwie alle mehr oder weniger überredet werden, da irgendwelche Dinge zu tun, die gegen ihre eigenen Überzeugungen spricht. Nee, nee, nee, nee. Also in Aspekten bestimmt, aber im Großen und Ganzen eher nicht. Also da steckt schon viel auch von dem drin, was die Leute halt ja auch selber halt wollen und richtig finden und so. Und sich halt selber dann entscheiden müssen, was sie möchten. Und das Allerbekloppteste fand ich, sie hat ja irgendwie so ein Beispiel drin von irgend so einem Tier, was irgendwie, wo die männlichen Dinger bei dem Tier irgendwie das gut finden, wenn die Weibchen irgendwie so ein bisschen schimmern. Und diese Tiere paaren sich angeblich jetzt mit irgendwelchen Flaschen, weil die auch so schimmern. Und das überträgt sie dann irgendwie auf so Sexroboter oder so, die es irgendwie gibt. Und dass das dann in Zukunft dann die ganzen Männer irgendwie vom Menschen jetzt irgendwie da nichts mehr mit Frauen zu tun haben, irgendwie, weil die Sexroboter so perfekt sind oder so. Wo ich mir dann auch wieder so denke, ey, was hast du denn überhaupt für ein Männerbild, ne? Und wenn du dann auch irgendwie merkst, dass die halt das irgendwie so ein. Es gibt ja immer auf den Büchern diese Blurbs, ne? Also dass da einer so schreibt, ja, das Buch ist so, so und so, ganz toll irgendwie, und dann unterschrieben mit dem eigenen Namen, irgendeine Berühmtheit und so. Und bei dem Buch ist es halt eben von dieser einen englischen Radikalfeministin. Und ja, da weißt du halt schon, woher der Wind so ein bisschen weht. Ne? Das ist so diese Gegend, wo die Frau Perry irgendwie sozialisiert wurde. Und sie sagt auch, dass sie irgendwie früher in so Rape Crisis Center irgendwie gearbeitet hat. Also die hat halt auch diesen ganzen Kram mit dem Luce-Modell und so halt eben verschlungen. Und sie sagt auch an einer Stelle, schreibt sie halt, dass das wäre auch so wichtig, dass ja der Vergewaltigung in der Ehe auch über der Strafe steht und so. Und das ist erstmal so, wenn man sich da halt nicht mit beschäftigt hat, klingt das halt immer so wie nach, ja, macht ja Sinn, ne? Und aber im Endeffekt, also zumindest wie das ja in Deutschland gelaufen ist, das ist ja nur so eine rein Definitionsfrage gewesen und die Zahlen sind auch überhaupt nicht hoch. Und es wird halt so getan, immer, da, als ob irgendwie, ja, in den, ja, ob sich in diesen Ja, es wird so Partnerschaften die getan, als ganze wenn Zeit Ehe eine nur, Bedrohung wäre für ja, nur Frauen, geprügelt ganz wird und einfach. so Come on, ja. und das ganze Zeug und die Leute alle nur gezwungen werden und so weiter und so fort. Ne? Und die kommen ja auch nur mit diesen Zahlen da überhaupt durch, weil sie die ganzen Ex-Partner halt mit reinrechnen. Ne? Und bei denen ist das ja dann im Endeffekt das große Problem. Ja, lauter so Sachen halt und oder so Feinheiten Ja, wie das schockierend. in Deutschland war es ja so, dass der Nötigungstatbestand das ja alles komplett erfasst hat auch. Ne? Also das ist ja nicht so, dass alles legal gewesen ist vorher. Und ich denke mal, in anderen Ländern wird es ähnlich sein. Ne? Ich weiß es nicht, aber sie bezieht sich ja jetzt hier natürlich nicht auf Deutschland, sondern sie ist Engländerin, also wahrscheinlich größtenteils auf den englischsprachigen Raum. Und das sind auch wieder so Sachen, wo ich mir halt denke, nee, also sorry, das zeichnet so ein bisschen ein falsches Bild von der ganzen Geschichte. Ne? Und bei dem OnlyFans-Ding hat sie halt auch irgendwie so eine Statistik, die wahrscheinlich auch stimmt, weil. Also die Statistik besagt halt, dass da auch so ein kleiner Prozentsatz der Leute halt fast das ganze Geld verdient. Ne? Da gibt es auch irgendwie so einen schlauen Begriff für, gibt es auch in anderen Bereichen irgendwie so eine Distribution, XY-Distribution, irgendwer, der sich das da mal irgendwie überlegt hat oder so. Also es gibt halt viele Leute, die das jetzt irgendwie ausprobieren, aber die Leute, die im Endeffekt da wirklich richtig Geld verdienen, sind halt nicht viele. Und ja. Aber das ist ein Aspekt davon halt. Ne? Also wie gesagt, wenn ihr eine junge Frau kennt, die ihr ein bisschen erschrecken wollt, dann ist das Buch gut. Ansonsten muss man das eigentlich nicht gelesen haben. Ja, jetzt sind wir beim zweiten Taz-Artikel dieser Woche und es wird nicht appetitlicher. Es ist nie Ah, genug. Es genau, ist das nie finde ich schon mal genug. geil. Wenn sich normalisiert, was sowieso schon normal sein sollte, ist das ein Fortschritt für queere Menschen, ist da viel passiert, aber das ist nicht genug. Wir erinnern uns an die Feministin Antje Schrupp, die da sagte, ja, das reicht uns nicht, wir wollen immer mehr, wir kriegen den Hals nicht voll und genauso geht es mir bei so einer Überschrift. Ja, ihr habt so viel erreicht, deswegen geht ihr den Leuten jetzt so lange auf den Sack, bis ihr eine um die Ohren kriegt. Ich verstehe die Anliegen, ich verstehe das alles, aber ich habe das jetzt bei den Klimaklebern mir auch gedacht. Da gab es ja jetzt auch wieder unschöne Szenen. Und dann wurde gefragt, wie kommen die Leute, auch von der Taz, wie kommen die Leute dazu, die anzugreifen? Und es ist einfach, die Leute wollen einfach mal wieder ihr Leben leben können. Die Leute wollen eben nicht überall und zu jeder Tages- und Nachtzeit mit irgendeinem Edutainment belästigt werden. Ob das jetzt die Regenbogenfahne ist, ob das die Klimakleber sind oder ich hatte vorhin den Fall halt beim 24-Stunden-Rennen, als Smudo da sein Öko-Interview gegeben hat und auch als sein Teamkollege nochmal später halt über den ganzen Öko-Kram geredet hat, Öko-Fuels, Beimischung, das müssen alle machen und so. Dann können wir das den Motorsport neu erfinden, der muss praktisch erwachsen werden, der Motorsport. Und da hat der Chat halt sehr hart reagiert. Und es gab eindeutig nur zwei Lager. Halt, verpiss dich mit deiner grünen Scheiße, ich will in den Rennen gucken. Der hat doch so recht. Und ihr seid es, warum der Motorsport nicht weiterkommt. Und also es war wie so ein Gamergate im kleinen Format. Also man konnte genau sehen, wie gespalten die Leute sind und wie genervt die eine größere Hälfte einfach auch ist. Weil man nichts mehr machen kann. Nichts, gar nichts mehr, ohne mit Klimawandel, LGBTQ+, Russland, Ukraine oder irgendwas konfrontiert zu werden. Die Menschen wollen einfach nur mal einen Schritt machen, ohne genervt zu werden. Und die Leute wollen sich auch mal aufs Thema konzentrieren. Bei jedem Thema ist es ja so, man hat gefühlt 75% die Themen, die du gerade sagst, und dann ein Viertel geht es ums eigentliche Thema. Ne? Sei es, was weiß ich, die Eröffnung vom Schwimmbad, ein neuer Baum wird gepflanzt oder egal bei welchem Thema. Ne? Eigentliche Thema geht es nicht mehr, es geht nur noch darum, wie wird es ins rechte Licht gerückt. Ins richtige Licht. Ja, oder wie wird es genutzt, dass die Leute sich möglichst drüber streiten oder so. Teile und herrsche, das Prinzip. Das, was ich hier beschreibe, heißt Fortschritt. Fortschritt ist zum Beispiel, wenn sich etwas normalisiert, das sowieso normal sein sollte. In dieser Hinsicht ist für queere Menschen im letzten halben Jahrhundert viel passiert. In Sachen Repräsentation, Rechte, Diskurs. Niemand aus der Community würde eine Zeitreise rückwärts großen Spaß machen. Ergo gibt es Fortschritt. Fortschritt ist aber auch eine ziemliche Hülse, denn den gibt's nur unterm Strich. Was seit Jahren öffentlich über Trans-Leute geredet wird, diese ganze Paranoia, der Argwohn und die fade Angstschürerei, das ist kein Fortschritt. Oder dass die Leute in der CSU sich über Dreckqueens echauffieren, die Kindern aus Büchern vorlesen. Ich warte darauf, dass besorgte Eltern wieder anfangen, auf ihrer Kindeswohl-Schleimspur in die Talkshows zu kriechen. Und ich warte darauf, dass Kinder sich wieder zu Randzeiten in die hintersten Gänge des Internets schleichen, auf der Suche nach Sexualität und Genderidentität, statt offen zu fragen. Das Gerede vom Fortschritt, merke ich, ist so eine gefällige Pi-mal-Daumen-Rechnung. Fortschritt wird gerne von denjenigen betont, die sich mit unseren Problemen nicht auseinandersetzen wollen. Was haben wir von Fortschritt unterm Strich, wenn wir keine Freiheit haben? Die Freiheit, vor Kindern vorzulesen. Und eure sexualisierte Identität vor Kindern auszuleben, die wollt ihr unbedingt haben, ohne die geht's nicht, sehe ich das richtig? Tja, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Ich habe wirklich schlechte Nachrichten für dich. Ich meine, in den USA wendet sich das Blatt schon. Und du weißt ganz genau, was von da kommt, wird auch hierher kommen. Und es wird hinterfragt werden und es werden Fälle auftauchen, wo Vorleser nicht ausreichend überprüft worden sind, bevor sie vorgelesen haben. Und es wird ganz hässliche Storys in den einschlägigen Presseorganen geben und ihr werdet wieder sagen, das sind alles Faschisten und Rechte. Und ja, und es wird noch stärker dran festgehalten werden, weil wir müssen ja einen Vorbildcharakter haben gegenüber allen anderen Leuten, deswegen. Ja. Ja, da gibt es ja diese Theorie von James Lindsay, dass sie auf so eine Art Dreck-Floyd-Moment da zusteuern. Also so nach dem Motto, so oft so krass diesen ganzen Krempel machen, dass irgendwer halt eben da eine Bedrohung dann sieht und dann so jemanden da halt angeht und sie dann halt sagen können, hier, das ist jetzt hier der George-Floyd-Moment und jetzt müssen wir hier wieder alle durchdrehen und hier irgendwie wochenlang wieder rumspinnen. Ja klar, es gibt bestimmt einige politische Akteure, die das darauf anlegen und die auch deswegen besonders hart eine bestimmte Art von Nachrichten und Aktivismus betreiben, dass die Leute triggert. Ja, so nach dem Motto, ja, wir müssen die Leute halt quälen und bis an den Rand treiben dessen, was sie noch ertragen können, dann haben wir endlich eine Reaktion, die wir gerne hätten. Ne? Der Kammerjäger. Dialektische Position, die teilweise haben. Ich sage jetzt nicht alle, aber es gibt gewisse Akteure, die genau das wollen. Und da gibt es natürlich noch Akzelerationisten vom anderen Ende des politischen Spektrums, die denen dann gerne in die Hände spielen und sagen, ja wunderbar, wir müssen die Leute aufwecken. Und es geht eh alles den Bach runter, dann können wir das ja mal ein bisschen beschleunigen, den Kulturkampf und so. Der Kammerjäger sagt auch im Chat, dass Florida es übertreibt mit dem Verbieten von Büchern. Aber das ist nun mal halt das, was man kriegt, wenn man in so einer polarisierten Gesellschaft dieses Bullshit-Spiel spielt. Ja, aber Inwieweit also, das in Florida so, eine Überreaktion ist, kann ich jetzt noch nicht bewerten. Ich kenne halt auch nicht alle Bücher, aber auf jeden Fall die Sachen, die da rumgegangen sind bei Twitter, sind auf jeden Fall Sachen, wo ich mir sage, die haben an der Schule eigentlich nichts verloren. Ja, und es ist ja auch nicht so, dass die Bücher verboten werden in dem Sinne, sondern sie verschwinden aus Schulbibliotheken. Und jeder Elter kann sich das in einem Buchhandlung kaufen und es seinem Kind geben, wenn er meint, das ist gut für ihn. Ja. Ja, die Kindeswohl-Schleimspur fand ich besonders schön, Peter Weißenburger. Also beide Artikel aus der Taz heute auf Stürmerniveau. Gucken, ob wir das halten können. Ja, der traut sich was, der Peter. Peter, ja, ich, der Verräter. Ich wollte noch kurz sagen, bevor wir weitergehen, der Oscar Wilde-Fan hat gesagt, es ist die Paar-Retro-Verteilung. Das war das Wort, nach dem ich gerade gesucht hatte. Das schlaue Wort für diese. 80-20, ne? Das wenige, das meiste da darstellen, ja, die Paar-Retro. Ja, beziehungsweise das, dass halt für die letzten 20% an Effizienzsteigerung nochmal genauso viel Aufwand betrieben werden muss für die ersten 80%. Das ist exakt die Regel, aber ja. Ja, why artificial intelligence is set up to fail, LGBTQ, da fehlt aber ein bisschen was, people. Ja, hier von der queeren Kolumne vom Forbes Magazine, ein kleiner Low-Hanging-Fruit-Artikel, wo beschrieben wird, warum artificial intelligence böse ist für die queere Community. Also jetzt nicht insbesondere Lesben und Schwule, die könnte Artificial Intelligence halt noch darstellen, aber alles andere nicht. Gründe, den lustigsten Grund nehme ich ganz zum Schluss. Gründe ist, die ganzen Datenbasen sind immer eindeutige Daten. Ja, und diese ganzen Sprachmodelle können halt nur Sachen nachvollziehen, die absolut eindeutig sind. Und das ist ja das Problem. We LGBTQ queer people are constantly remaking our communities. That is our beauty. We constantly push what is possible. But AI does its best job when it has something static. Also unsere sexuelle Identität verändert sich ja dauernd. Wir erneuern uns jederzeit und das ist ständig im Fluss. Und deswegen kann das von diesen Sprachmodellen nicht verarbeitet werden, weil es halt ein veränderlicher Wert ist. Und diese Sprachmodelle, die gucken sich halt bei den ganzen Normalverteilungen immer an, was ist so die statistische Mitte, was ist am wahrscheinlichsten? So funktionieren diese Sachen ja. Und wenn man sich dann diese ganzen Gender-Spektren anguckt, haben wir halt das Weibliche und das Männliche. Und dann haben wir noch das Schwule und das Lesbische. Und die haben halt den größten Block an Identitäten und diese ganze Queerness, weil sie halt sich auch dauernd verändert, erscheint da halt nur am Rand und wird deswegen von vielen Sprachmodellen ignoriert, wird hier gesagt. Und natürlich das grundlegende Problem, was können wir tun? Ja, weil diese ganzen Sprachmodelle ja kommerzialisierte Daten benutzen, müssen wir müssen alle, gerade auch die Leute, die heteronormativ sind, im Alltag mehr Queerness in ihre Postings einfließen lassen und viel mehr Queerness quasi als Datenbasis zur Verfügung stellen, um diese marginalisierten Gruppen für die Sprachmodelle sichtbar zu machen. Ja, also wir machen quasi durch unser Verhalten diese marginalisierten Gruppen unsichtbar gegenüber den AIs. Also wir sind mal wieder schuld. Nicht mal die Programmierer diesmal, wunderbar. Aber und natürlich das grundlegende Problem, was genannt wird, warum halt natürlich niemals diese Sprachmodelle die gesamte Bandbreite der Queerness abbilden können, ist natürlich folgendes. If you take AI down to its most basic level, the binary code of 0 and 1, you can start to understand why it might ignore queerness. Ich habe nur drauf gewartet. Ich habe nur drauf gewartet. Das ist schön. Ja, da habt ihr es. 1 und 0. There's only two states of being. Ja, wir brauchen unbedingt jetzt LGBTQ-freundliche Computer, die auch noch anderthalb haben oder so, oder? Oder 0,5 irgendwie oder so. Also das mit dieser statistischen Normalverteilung und sowas, okay, das hat noch so ein bisschen Sinn ergeben, aber ich denke mal, das war auch der Satz, warum ich mich entschieden habe, diesen Artikel einzureichen. Hilfe. Allein dafür lohnt sich's. Hilfe. Forbes Magazine. Und das LGBT wird sich an der AI rächen, indem es AI mit aufnimmt. In den ja, genau. Nein, nein, nein. Die müssen sich AI verbinden. Das ist bald LGBTQ plus AI. Oh. Die sind ja auch marginalisiert. Ne? Ich meine, die kleinste Minderheitengruppe sind derzeit ja künstliche Intelligenzen. Gibt's ja nicht. Das ist alles so traurig. Artifizielle. Keine größere Minderheit als. Pass auf, pass auf. Artifizielle Identität. Ah. Ja. Ja, ja. Aber es gibt auch die guten Nachrichten. Nein. Nicht so gut ist natürlich die Große Koalition in Berlin. Gut ist, dass sich die Große Koalition in Berlin offensichtlich darauf geeinigt hat, die Gendersprache in der Berliner Verwaltung in den Ruhestand zu schicken. Der Bürgermeister selber hat sich dazu geäußert und hat gesagt, jeder kann privat sprechen, wie er möchte, aber ich möchte gern das Deutsch sprechen, das ich in der Schule gelernt habe und das alle verstehen. Ich denke mal, diverse Aktivisten sind auf der Stelle ohnmächtig geworden, ist wie so eine Welle durch Berlin gegangen, Hengame ist umgefallen, Amjad hatte auf einmal schreckliche Kopfschmerzen, Vizorek hat gedacht irgendwie, es gibt ein Erdbeben oder so. Eine schreckliche Erschütterung der Gendermacht. Aber ein gutes Beispiel, wie ich finde. Einfach zu sagen, ja, nee, es ist nicht angenommen worden. Es ist Mummenschanz, es ist Schauspiel. Machen wir weg. Gute Sache, dass jeder kann so sprechen, wie er will. Aber was hat das in der Verwaltung zu suchen? Verpisst euch. Ja, und wenn ihr traurig seid, dass die deutsche Regierung euer Geld irgendwie verschwendet und allen möglichen Unsinn schafft, wie oder die Berliner Stadtregierung in jedem Bezirk jetzt einen Queerbeauftragten hat, grämt euch nicht. In Kalifornien ist es auch nicht besser oder vielleicht sogar schlimmer, denn San Francisco hat die erste Drag-Botschafterin ernannt. Die bekommt jetzt in einem Programm irgendwie über 18 Monate $55.000. Als Stipendium und mit diesem Geld soll sie queere Veranstaltungen organisieren. Die Dame sagt, sie sei stolz, in einer Stadt zu leben, die diese Position erstmals besetzt, während andere Teile der USA und der Welt Drag-Kultur vielleicht nicht unterstützen. Ja, wann werden die ersten Botschafter für Schmiedehandwerk oder Botschafter für, keine Ahnung, Modelleisenbahn? Anlagenbau oder so. Wann werden die endlich gesehen? Wann kann ich stolz sein, in einer Stadt zu leben, die Position des Modelleisenbahnanlagenbauers endlich unterstützt? Nicht so wie alle anderen Städte, die den nicht haben. Wann? Endlich. Ja, und es gab also im vergangenen Jahr 141 LGBTQ-feindliche Vorfälle und Drohungen gegen queere Veranstaltungen in den USA. 141 Stück. Wisst ihr, wie viele Leute in Amerika wohnen? Ich glaube, 300 Millionen oder zwischen 200 und 300 Millionen. Ich bin gerade gar nicht so sicher, aber es ist eine Menge. 141. Und wir wissen, wie manche Orte in Amerika so vom Mindset aussehen. Ne? Wenn du da mit einer Regenbogenflagge kommst, kriegst du wahrscheinlich irgendwie eher mehrere Schrotladungen in deine Richtung. Also dafür finde ich die Zahl... Ja, und wir wissen auch, wie solche Statistiken entstehen, dass da eben auch alles Mögliche aufgeschrieben wird. Aber natürlich wäre der Spiegel nicht der Spiegel, wenn er nicht am Ende einen ganzen Absatz dem sogenannten Don't Say Gay Bill widmet und wie schrecklich das ist für die Menschen dort. Ja. Damit ist Unterricht über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität in allen Schulklassen verboten. Zuvor galt das Verbot vom Kindergarten bis zur dritten Klasse. Ja. Dreckbotschafter. Ich dachte erst, es geht um Autos, die sehr schnell auf einer Geraden fahren, aber nein. Ich hatte jetzt gerade gedacht, es geht um Dreck, um Schmutz. Oh, sei vorsichtig, Mama. Ja, Darcy Drollinger, meine Damen und Herren. 340 Millionen, sagt es Onatsushi. So viele. Verdammt. Auch ein Chris. bist gerade offline, ich weiß es nicht. Come on, Eileen. Nur eine Nasse. Hat jemand einen kulturellen Tipp, einen kurzen oder so? Ah ja, der Super Mario Brothers Film ist gut. Ich weiß nicht, hat mir, glaube ich, schon mal gesagt. Echt? Ich habe ihn gesehen, kann empfehlen. Einfach so schön. Ich gucke mir doch keine Filme über Videospielfiguren an. Ich habe da schon mal eine Verfilmung, ne? War ziemlich schlecht, aber. Was noch auch schlechter war, wohl die Kritiker-Vorführung von Indiana Jones 5, Kicher. Und wie war das? Es hat, oh, da kommt eine richtige Lawine auf uns zu. Ich glaube, ja, das. Ich glaube, spätestens dann Kleopatra, ne? Ja. Ja, aber was ich gelesen habe, war ein Zitat, wo seine Nichte wohl zu ihm irgendwie, er sagt, ja bla, ich habe das für ein Museum, und sie hat gesagt, nee, du hast die indigenen Völker ausgebeutet oder irgend so ein Scheißdreck. Ja, angeblich sagt er irgendwie, ich habe die Nazis bekämpft. Ja, genau. Und sie sagt dann irgendwie, ja, aber du hast doch von den Indigenen geklaut. Ja, genau, also. Genau. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, das wird jede Menge Leute, die da sich bisher noch gar nicht beschäftigt haben, mit so einem Quatsch da zeigen, was hier los ist. Bei den James-Bond-Filmen haben sie ja wohl gerade noch so eben wieder auf ein erträgliches Level runterdrehen können, nachdem sie einen Quatsch neu gedreht haben oder so. Das war ja nach dem ersten Trailer, sah das ja auch so aus, als würde das so werden. Und da hat ja angeblich auch hier die Phoebe Waller-Bridge irgendwie mitgeschrieben bei dem letzten James-Bond-Film. Und jetzt ist sie ja wieder dabei. Und das wird ganz furchtbar. Also die wird da irgendwie von ihm alles erben und alles besser machen. Also, wir kennen ja das Meme mit dem Sensenmann, der von Tür zu Tür geht. Ja. Jetzt ist halt Indiana Jones dran. Was ich gut fand, war, jemand meinte, ich freue mich sehr auf die South Park-Episode. Und das unterschreibe ich. Das könnte sehr, sehr interessant werden. Ja, wir haben einfach nur zugesehen. Was ich gehört habe, ist der Film auch richtig teuer geworden. Also es gab so Gegenüberstellungen, dass das jetzt irgendwie von Lucasfilm der teuerste Disney-Produktion ever. Hose runter, Dr. Jones. Fast so teuer wie Force Awakens und Jedi-Dingens zusammen. Fast. Das wird übel. 380 Millionen oder sowas. Das wird richtig übel. Aber wo richtig übel? Hier haben wir mal wieder einen Andersraum, den kennt er ja schon. Ich habe schon ein paar Mal hier gezeigt. Das ist ja so ein Ding bei mir in Hannover. Und die beschäftigen sich ja mit dem ganzen Buchstabensalat. Und hier gibt es jetzt eine Veranstaltung zum Thema Detransition. Ein Umgang als Behandler Sternchen in entwickeln. Schauen wir doch mal. Was, wenn meine geschlechtliche Transition doch nicht das Richtige für mich war? Was, wenn ich einige oder alle Schritte bereue. Was tun, wenn äußere Faktoren zu große Hürden darstellen, um mein Geschlecht zu leben? Na, hier merkt sie schon, es sind die äußeren Faktoren natürlich. Ja, es ist ja auch so eine Typfrage, ne? Dass man, wenn man sich schon bei dem einen nicht so ganz sicher ist, dann sich bei dem danach dann auch wieder nicht ganz sicher ist oder so. Also man hadert eben. Das ist vielleicht, ja, was sind dann die äußeren Faktoren? Ne, das, ja, okay, ja, das klar, kommt natürlich ja von außen, wenn die Leute sagen, dass es doch nicht so eine gute Idee war. Viele Trans-Sternchen-Personen sind im Laufe ihres Lebens mit solchen Fragen konfrontiert. Ja, wie ist das, wenn diese Personen detransitionieren, weil sie doch keine Trans-Personen waren, eventuell? Das Tabu um das Thema Detransition ist nach wie vor groß und sorgt bei vielen Behandler-Sternchen-Innen für Unsicherheit. Von gesetzlicher, sozialer und medizinischer Seite wird oft Eindeutigkeit im eigenen Geschlechtsempfinden gefordert. Ja, ach was. Nicht alle Menschen unter dem Label Trans-Sternchen können oder wollen sich festlegen, auch werden von detransitionierenden Menschen häufig Diskriminierung und sozialer Druck, die ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Geschlecht erschweren, als Beweggründe für die Transition genannt. Ja, das sind aber nicht die Leute irgendwie, denen ich bei Twitter folge oder so. Die sagen alle, dass sie da ja hingekommen sind, weil sie das gedacht haben und hinterher gemerkt haben, dass es doch nicht so ist. Und nicht von außen. Ja, das andere von außen. Aber nee, das ist ja natürlich immer deren wirkliches Geschlechtsding, ne? Wenn sie trans sind, aber wenn sie dann nicht mehr trans sind, dann kommt es von außen. Wie eine nicht-lineare Tradition mit einer wechselnden Geschlechtsidentität verlaufen kann und vor welche persönlichen Herausforderungen das beratende ärztliche, therapeutische und andere behandelnde wie auch detransitionierende selbst stellen kann. Darüber kommt die Therapeutin Dr. irgendwas, Dr. Phil irgendwas, Detransaktivist Eli Capo. Auch jemand, von dem ich noch nie was gehört habe, aber eine andere Liste von Leuten, die da sich von verabschiedet haben, kann ich euch geben, aber die leitet ihr wahrscheinlich nicht ein. Ins Gespräch. Neben Beweggründen für eine Detransition soll es um die Reflexion der eigenen Verantwortung als Behandler Sternchen innen gehen, ja, immerhin, und um Empfehlungen für eine detransaffirmative Haltung. Okay. Ja, Gedanken dazu von euch? Ja, habe ich schon gesagt, eben eine Typfrage, ne? Man hadert. Man hadert vorher, man hadert mit sich selber, mit seinem Geschlecht, mit den Entscheidungen, die man so fällt. Ja, es bringt ja nichts, immer alles zu bereuen. Das klappt auch nicht. Besser planen vielleicht, ich weiß es nicht. Also eine detransaffirmative Haltung. Also ich habe es jetzt so verstanden, dass die sich tatsächlich kritisch mit diesem Thema auseinandersetzen und nicht einfach nur sagen, Detransition, davon raten wir euch ab. Ja, so habe ich es auch verstanden. Aber natürlich, wenn die Leute detransitionieren, ist es, weil die Gesellschaft so intolerant ist. Abinierität. Ja, schön. Die Hölle sind die anderen, oder wie war das? ja, hier hat der Deutschlandfunk mal wieder was zu meckern über König Charles, der eine historische Chance vertan hätte. Und zwar, weil er als erster nach dem Wegfall des Empires gekrönt wurde, hätte er als erster richtiger postkolonialer Monarch auftreten können. Und das behauptet hier der Jürgen Zimmerer, Historiker. Ich habe mir das gar nicht groß angehört. Ich dachte nur, was für ein komisches, ja, so sehr selektiv gewähltes Kritikchen vom Deutschlandfunk. Ja. Was haltet ihr von dem ersten richtig postkolonialen Monarchen? Ja, solange es den Commonwealth noch gibt, ich meine, ja, was soll man sagen? Ne? Das ist einfach so alles abgeben an, wie soll man sagen? Tja, kommen wir kurz zu den Finanzmarktnachrichten. Ja, die ganze Sache ist weiterhin nicht ausgestanden. Zusätzlich kommen noch andere Belastungen dazu in Amerika, hauptsächlich die Schweizer Angelegenheit ist jetzt größtenteils überstanden. Allerdings haben da sehr viele Leute sehr viel Geld verloren und da werden noch einiges an Klagen laufen. Das Wichtigste, was die europäische Sache angeht, ist, dass sehr viele Kreditausfallsicherungen mittlerweile in Frage gestellt wurden. Kreditausfallversicherungen werden ja dafür abgeschlossen, dass wenn etwas ausfällt, dass man dann dagegen versichert ist und das Geld zurückbekommt, zumindest zu einem Teil. Ist gang und gäbe im Bereich des Hedging, ist es essentiell, das zu machen. Und gerade bei dem ganzen Deal, wo die UBS die Credit Suisse übernommen hat, sind diese ganzen Kreditausfallversicherungen quasi, hätten sie gezogen werden müssen, aber die Versicherungen haben gesagt, nein. Laut den Versicherungsbedingungen sind die jetzt nicht mehr gültig, weil es da einen staatlichen Eingriff gegeben hat. So, und das ist schwierig, weil das den gesamten Markt der Kreditausfallversicherungen in Frage stellt. So. Und in Amerika ist es so, dass es da ja eine Einlagensicherung gibt für Amerikaner. Ja, aber wenn man als ausländischer Kund bei einer amerikanischen Bank, die nicht auf amerikanischem Staatsgebiet ist, dann haften diese Einlagen für die versicherten Einlagen. Deswegen ist es jetzt zu mehreren Fällen gekommen, dass in Amerika sind ja mehrere Banken übernommen worden, beziehungsweise mussten vom Staat gerettet werden. Und da gab es ein staatliches Programm, das war der sogenannte Systemic Risk Exception Verordnung, die quasi sehr viele Börsenregeln bzw. Finanzregeln außer Kraft gesetzt hat. Und da ist es jetzt im Endeffekt so gekommen, wenn eine Bank eine andere Bank kauft, ja, dann muss die ja die Risiken mit in die eigene Bilanz nehmen. So, die sind gezwungen, alle versicherten Einlagen zu übernehmen, aber alle unversicherten Einlagen, die können sie übernehmen, müssen sie aber nicht übernehmen. Und jetzt ist es zum Beispiel so gewesen, ein Beispiel zu nennen, eine, die von der Silicon Valley Bank, ja, die hatte eine Filiale auf den Cayman Islands und da gab es auch sehr viele Kundeneinlagen und wo jetzt die Silicon Valley Bank von einer anderen Bank übernommen wurde, sind dieses Auslandsgeschäft ist nicht mit übernommen worden, weil da ja auch ein gewisses Risiko drin stecken könnte. Und was die Folge war, ist, dass die amerikanische Börsenaufsicht alle Kundeneinlagen von dieser Bank quasi eingezogen hat, um die Verluste auf der anderen Seite quasi auszugleichen. Das hat jetzt im Endeffekt zur Folge, dass sehr viele Einleger einen kleinen Schock bekommen haben. Wenn du, was weiß ich, Schweizer bist, Deutscher bist, Amerikaner bist, was weiß ich, und du hast halt Geld auf Konten im Ausland, vielleicht bei einer amerikanischen Tochterbank, dann kann es halt sein, dass dein Geld vom amerikanischen Staat konfisziert wird, um diese Bankenrettung in Amerika zu finanzieren. Das ist steht halt im Kleingedruckten drin. Aber es ist jetzt das erste Mal, dass es tatsächlich auch gezogen wurde, weil ihr ja vorstellen könnt, das ist ein kleiner Reputationsschaden für amerikanische Banken, wenn jetzt jeder Einlegerkunde einer amerikanischen Tochtergesellschaft, einer Bank, die nicht in Amerika sich befindet, damit fürchten muss, dass der amerikanische Staat einfach sein Geld einzieht. So, ne? Also wenn zum Beispiel wir hätten eine deutsche Bank, eine amerikanische Bank hier, JP Morgan oder sowas in Deutschland, da könnte das genauso gut passieren. So, nach amerikanischem Recht. Und das Einzige, was davon nicht betroffen wäre, sind die 125.000 Euro, die davon ausgenommen sind. Da gibt es nochmal eine Sonderregel. Aber das ist halt schon eine sehr komische Sache und wieder ein weiterer hier, einmal mit den Kreditausfallversicherungen, die jetzt in Frage gestellt werden und dann mit diesen Einlagen bei amerikanischen Banken im Ausland wieder zwei große Unsicherheiten im Markt. Zwei weitere Sachen, die eigentlich nie hätten passieren dürfen, sind passiert. Und ja, es wird halt weiter am System herumgerettet. Ja. Nur zwei Sachen, die ich besonders interessant fand. Kartoffeln und Spargel droht das aus. Nein, diesmal nicht wegen den Arbeitern, sondern wegen was? Der Ausgangspunkt ist mal wieder die EU-Kommission, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es geht um die Pflanzenschutzmittel. Die sollen um 50% beziehungsweise in Deutschland um 55% eingeschränkt werden bis 2030. Und mit so wenig Schutzmitteln kann man nicht mehr vernünftig Kartoffeln und Spargel anbauen. Und das würde dann in Deutschland nicht mehr gemacht, dann muss das wieder aus Spanien importiert werden oder so. Das ist keine schöne Entwicklung. Spanien ist auch in der EU. Ja, möglicherweise trifft sie das auch, aber bei denen scheint mehr Sonne, die brauchen das nicht so viel oder so, glaube ich. Ne? Das könnte damit irgendwie zusammen stehen. Aber vielleicht, die machen eher andere Sachen. Also dann gibt es irgendwann Spargel mehr und keine Kartoffeln. Oder weniger. Teurere nur, wie üblich. Wird dann einfach alles teurer. Ne? Davon ist wohl auszugehen. Ja, als Bauer kann man irgendwie verzweifeln momentan. Ne? An allem sind die schuld und müssen sich tierisch einschränken. Ja, wir haben ja in Niederlanden gespart. Wir haben ja in den Niederlanden auch schon gesehen, wohin das führt. Dass praktisch auf einen Schlag zehntausende Bauern in ihrer Existenz bedroht sind. Und ja, da fragt man sich ja auch halt, wir wollen unabhängig sein von Importen im Rohstoffbereich. Ich würde jetzt mal fast sagen, dass sich Nahrung auch so, dass das auch so eine Art Rohstoff ist in gewisser Weise. Ja, sicher. Bei Kartoffeln sind wir doch in der Waage ungefähr. Das sind, glaube ich, bei 140% sogar für Selbstversorgung. Aber mit anderen Sachen eben natürlich nicht. Ne? Und das steht dann eben auch im Artikel, dass da schon ordentliche Einnahmeverluste drohen. Ungefähr die Hälfte des Ertrags auf dem Acker, der sonst so anfällt, könnte wegfallen. Das sind hier so die Brechner. Dabei könnte auch einfach die EU wegfallen und ja, da, was dann wirklich wegfallen wird, sind die Bauern und was essen wir dann, ne? So ja, vor allem, wenn dann mal irgendwer Bock hat, uns zu erpressen. Wir liefern euch den Weizen nicht erst, wenn ihr uns irgendwas liefert. Keine Ahnung. Ne? Oder das Doppelte zahlt oder irgendwas. Wie kann man die Ernährungsversorgung der Bevölkerung dieser schwachsinnigen Ideologie hin? Also ja, weil Modellen das doch alles so schädlich ist, was sie machen, weißt du? Das Schutzmittel, das ist so schädlich. Das sind ja Pestizide oder Fungizide. Natürlich, also du versteh mich nicht falsch. Ich bin um jeden Liter von dem Scheiß, der benutzt werden muss, froh. Der nicht benutzt werden muss, froh. Aber ja, schon, aber die verschütten das eben auch nicht, weil es teuer ist. Ne? Das sind alles so Theorien. Ja, das ist der Punkt. Weniger Chemie ist an sich ja gut. Nur die Lösung ist nicht, hier alles zuzumachen und dann die Sachen zu importieren, wo wir nicht wirklich sicherstellen können, dass im Ausland vor Ort nicht diese Pestizide eingesetzt werden. Ja, es gibt ja manche Krankheiten, da hilft auch kurz einfach mal so ein Mittel oder so. Wenn du Kopfschmerzen hast, dann nimmst du halt ein Aspirin und manchmal hilft das ja. Also so ähnlich sehe ich, dass da, das sind denn, wenn das wirklich Pflanzenschutzmittel sind, dann ist das ein bisschen Medizin für die Pflanzen, wenn die befallen sind von irgendwelchen Feinden oder so, auf welcher Ebene auch immer. Ne? Naja. Heat Electricity. Heat to Electricity, okay. Ja, hier gab es eine Forschung in der Energietechnik. Es geht um den Seebeck-Effekt. Da geht es im Endeffekt darum, bei eng nebeneinander liegenden elektrisch leitenden Kabeln können Temperaturunterschiede ausgenutzt werden, um zusätzlichen Strom zu erzeugen. So, das Problem ist von der Materialtechnik, man hat bis jetzt kein Material gehabt, was die richtigen Eigenschaften dazu hat, weil es muss im Endeffekt ein Material sein, was wenig Wärme leitet, aber viel Energie leitet. Und die meisten Materialien, die gut Energie leiten, leiten auch Wärme und umgekehrt. Und da hat man jetzt mit Hilfe der neuen Materialtechnik bestimmte Sachen zusammenfügen können, so dass man jetzt vielleicht in ein paar Jahren eine neue Beschichtungstechnik macht, indem man das im Endeffekt hinbekommt, einerseits Kabel besser zu isolieren und Verluste besser zu vermeiden und andererseits diese Verluste, die sowieso auftreten, auszunutzen, um einen Teil als Energie zurückzugewinnen. Und das ist einfach ganz interessant, weil es eine Effizienzsteigerung darstellt und wer weiß, was man mit dieser Technologie, mit diesem neuen Material dann auch noch machen kann. Eine schöne Sache. Ja, eine echte neue Erfindung. Ein Prinzip, was es seit 200 Jahren gibt und wo jetzt endlich ein Material erfunden wurde, mit dem das in die Realität umgesetzt werden kann. Finde ich immer schön, sowas. Theoretisch ist ja viel möglich, nur an der Materialtechnik scheitert vieles. Mein Lieblingsbeispiel ist der Weltraumaufzug. Ja. Oh ja, hier einfach nur ein kleiner süßer Artikel. Kannst ein bisschen runterscrollen, dann sieht man den kleinen hier. Die Mini-Kängurus sind wieder zurück in Australien. Ja, die sind schon süß, die kleinen. Wie heißt die nochmal? Betons. Also jetzt nicht mit Beton zu verwechseln, die Betons. Die sind ursprünglich in Australien heimisch gewesen und in der Region. Allerdings sind dann die bösen Europäer gekommen mit ihren Katzen und Hunden und ja, die haben im Endeffekt die ganzen kleinen Kängurus gejagt und mehr oder weniger ausgerottet. Und vor einigen Jahren wurden ein paar hundert Exemplare von diesen kleinen Viechern ausgesetzt, einfach mal um zu testen, ob die heutzutage in der australischen Umwelt noch überleben können oder ob sie alle wieder abgemurkst werden. Und jetzt steht fest, so ja, nee, sie überleben und sie haben sich wieder angesiedelt und sind jetzt wieder im Ökosystem langsam präsent und ja, die sind einfach kleine, süße Mini-Kängurus. Die haben noch eine Eigenschaft, die interessant ist, die erzähle ich euch noch. Die haben einen etwas grausameren Selbstverteidigungsmechanismus, die Weibchen. Ja, also wie andere Kängurus tragen die halt ihren Nachwuchs vorne in ihren kleinen Beuteln mit sich rum. Und der Nachwuchs, es gibt mehrere Embryonen, die schon in verschiedenen Stadien bereit sind, neu ausgebrütet zu werden. Und weil die Kinder so schnell nachproduziert werden können, ist die Verteidigungsstrategie, wenn die verfolgt werden von irgendeinem Raubtier, dann greifen die in ihren Beutel und schmeißen einfach die Kleinen aus dem Beutel, dass die Raubtiere sich die Kleinen schnappen und sie dann fliehen können. Aber wie gesagt, die können so schnell neue Kleine erzeugen, dass das ein erfolgreicher Überlebensmechanismus ist. Man würde denken, okay, du wirfst deine Kinder den Raubtieren zum Fraß vor, dann wirst du wohl bald ausgestorben sein. Nein. Das ist der Überlebensmechanismus von den kleinen Tieren. Bisschen grausam, ne? Für so kleine süße Viecher wird man denen gar nicht zutrauen, aber ja, Babykängurus. Süß, oder? Absolut. Ich bleib bei Katz. Ja, und jetzt sind wir wieder in Black Mirror-Territorium. Da gibt es ja eine Folge, wo angeboten wird, man kann mit seinen Verstorbenen kommunizieren über Social Media, weil halt die ganzen Daten gespeichert werden und computergeneriert wird dann die Persönlichkeit nachgeformt und so weiter und so fort. Hier hat sich jetzt ein Unternehmen quasi diese Idee zu eigen gemacht und bietet quasi ein Gespräch mit einem Verstorbenen an, allerdings im Rahmen einer Seance. Ihr kennt ja eine Seance, das ist, man geht zum Wahrsager und dann sitzt man im Kreis um den Tisch und ich habe das jetzt noch nicht gemacht, ich kenne das nur aus Filmen oder sowas. Und dann wird gesagt, ich spüre die Präsenz und kannst jetzt Fragen stellen und dann antwortet das Medium irgendwelche Fragen. Und Ähnliches sagen die auch. Die machen, okay, du hast die Möglichkeit, ein kurzes Gespräch mit dieser Person zu führen. Einfach nur, wenn du nicht die Möglichkeit hattest, dich zu verabschieden, einfach nur ein paar Worte zu sprechen, was dir ein bisschen hilft. Ja, it is essentially meant to be a short interaction that can provide a sense of closure. That's really where the main focus is here. It's not meant to be something long term. In its current state, it's meant to provide a conversation for closure and emotional processing, nothing else. Also wir haben noch nicht, es funktioniert folgendermaßen, Autor hat hier auch ein Selbstexperiment gestartet. Was er brauchte ist, er hat nur kurz ein paar Inputs geben müssen, wie war der Name der Person, wann ist die Person gestorben, was für eine Beziehung stehe ich zu der Person, Alter und so weiter und so fort. Und dann noch irgendwas anderes. Und da hat er ein paar E-Mails, die diese Person ihm geschrieben hat, halt noch hochgeladen. Und nach ein paar Minuten war quasi diese Person da fertig und man konnte ein kleines Gespräch führen, was halt interessant war, aber er meinte alleine der ganze Prozess, dass man diese Daten zur Verfügung stellt, nimmt der ganzen Sache den Zauber. Er kann sich vorstellen, dass vielleicht irgendwelche trauernden Angehörigen keine Lust haben, jetzt so ein Datenformular auszufüllen, bevor man das macht. Aber ja, also finde ich eine interessante Spielerei und zeigt, wenn es halt so angeboten wird, wie die sich hier anbieten, dass es vielleicht sogar nicht mal total creepy sein muss. Ja, einfach nur, dass es vielleicht den Leuten ein gutes Gefühl geben kann. Aber also ist natürlich ein riesiger PR-Stunt, klar. Aber die Idee, das nur für die letzten Worte zu benutzen, um sich verabschieden zu können, finde ich auf jeden Fall sehr viel sinnvoller, wie die Idee, wie sie in Black Mirror aufgefasst wurde. Ne? Da war die Person, die hinterbliebene Person war dann nur noch vor Social Media und hat sich halt total pathologisch da reingesteigert, mit dem Tod nur noch zu reden und ist dann psychotisch geworden. Was ich mir vorstellen kann, was auch im echten Leben passieren kann, gerade wenn man trauert um einen Liebsten oder eine Liebste oder eine Person des Geliebtseins-Status. Was ist die genderrichtige? Egal. Person of being dead. Naja. Aber gut, in großen Schritten gehen wir weiter in Richtung Artificial Intelligence. Mittlerweile sind die Open-Source-Anwendungen für jedermann verfügbar. Ne, läuft auf Androids, da kann man sich alles runterladen mittlerweile. Bin mal gespannt, wann endlich mal jemand eine sinnvolle Verwendung dafür findet. Außer natürlich irgendwelche journalistischen Texte zu verfassen. Welche Zitate von Aussteigern oder so. Ja. Ja, das war wieder der Wahnsinn der Woche. War ja eine kurze Woche mit einem kleinen Zwischenruf von uns, einem Republika-Zwischenruf. Ja. Wer den noch nicht gesehen hat, kann den nachholen. Wir haben uns den hochtalentierten jungen Komiker El Hotzo. El Hotzo. Der übrigens jetzt auch ein Buch geschrieben hat, wie ich gerade bei. Scheiße, das habe ich noch total. Ja, die Welt ja voll drauf gewartet, glaube ich auch. Das muss er ja bewerben bei der Republika. Die Zeit schreibt, es geht um Identität und um Angrenzung von älteren Generationen. Aha. Klingt für mich nach Ja, schimpfen. Identitätspolitik und der alte weiße Mann ist böse. Ja, genau. Boomer-Mecker oder so. Tales on Rails sagt, fragt, ob das mit der Seance vielleicht in dem österreichischen Zug auch passiert ist. Das da. Ja, genau. Das wird es sein. Die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Nein, wenn die Journalisten den Nationalsozialismus die ganze Zeit herbeischreiben, dass der die größte Gefahr für uns sei, brauchen sie sich nicht wundern, wenn er auf einmal kommt. Da muss der ja auch irgendwann mal. Also der wartet ja praktisch da nicht drauf. Mit dem, was die EU da verkackt andauernd, ist ja auch kein Wunder, wenn die Leute sich auf ihren Nationalstaat zurückziehen oder so, könnte ich mir vorstellen. Ja, wenn ihr Nationalstaat nicht Deutschland ist, weil Deutschland ist ja schlimmer als der EU-Durchschnitt. Deutschland ist schlimmer als alles, das weiß ich. Ja. Als alles zusammen. Nein, Hekaron. Das war ein komischer rechtsextremer Hangout, in dem ich hier gelandet bin. Nein, Hekaron, wir werden nicht regelmäßig Donnerstag streamen, das kannst du mal gerade vergessen. Donnerstag habe ich keine Zeit. Deswegen war der Mama noch nicht da am Donnerstag. Dann bin ich über meinem Rückentraining im Schwimmbad. Elegant. Ja, lest Miete pro Kopf und Knicklicht, geht auf thatsafespace.net, abonniert Mammon Magazin. Lasst euch nicht gendern, geht in den Wald und genießt das schöne Wetter. Und wenn es regnet, seid ihr da auch geschützt. Aber bei Gewitter seid vorsichtig, bitte. Genau. Ja, Eichenweichen, Buch zu. Ja. Kein guter Ratschlag, Price. Nee, einfach flach auf den Boden legen und um Hilfe rufen, nicht hin. Hilfe, es gewittert. Es gewittert, ja. Genau, damit die Leute wissen. Ja, das Gewitter ist der Blitz trifft. Quasi Hate Speech der Natur gegen dich. Ja. Wie viele Leute finden denn noch im Wirtschaftsministerium raus und der wievielte davon ist der Habeck? Ja, Wirtschaftsministeriums-Bingo. Und kommt vorher die Baerbock und wann macht es die Regierung noch bis zur nächsten Bundestagswahl? Wird die Faeser Ministerpräsidentin? Ja, das nicht. Ich weiß nicht. Faeser auf Betonung. Ich hoffe es auch nicht. Ich hoffe es in der Welt nicht. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Genau. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Jim Bob. Gute Nacht. Gute Nacht, Mary Ann. Und wer ist eigentlich Reichskanzler geworden, 1800 irgendwas? Hitler. Reichskanzler ist immer Hitler. Bismarck. Oh, das ist ja witzig. Wieso? Das hat Emilia Fester gesagt. Man hat sie gefragt nach, wie war das? Wer ist 1871 Reichskanzler geworden? Dann hat man ihr erklärt, dass es Bismarck war. Und sie sagte, ihre Antwort war, Bismarck? Der war Reichskanzler? Ist ja witzig. Ist ja witzig. Ich dachte, der wäre König gewesen. Wahrscheinlich nur gedacht, ne? Ist ja witzig. Hey, Bismarck, das ist ein Hering. Ja, weil ich meine, also die deutsche Geschichte beginnt ja bei der Weimarer Republik, ne? Und was bei einer Weimarer Republik, da hat man den guten Kommunisten nicht zugelassen, die Nazis platt zu machen und deswegen gab es dann Hitlerfaschismus. Und das ist, glaube ich, die deutsche Geschichte, oder? Gibt's noch was? Ach ja, aber Frauenwahlrecht war auch noch. Da war doch noch so was ganz, ganz, ganz Böses, was jetzt gerade 175 Jahre gefeiert hat, das mit einem bösen irgendwie N-Wort-Versammlung war da, ne? N-Wort-Versammlung. Das hat nicht stattgefunden. Nee, niemals. N-Wort-Versammlung. Steht so nicht an der Scheune, kann ich nicht bestätigen. Das ist mir zu verklausuliert, ich verstehe es gar nicht. Aber N-Wort-Versammlung. Die Nationalversammlung. Achso. Aber der Witz ist halt, dass im Internet gleich genug White Knights da waren, die gesagt haben, das muss sie ja auch gar nicht wissen. Das ist Old White Men wissen so. Ja, und ich meine, Bismarck wusste auch nicht, wer Emilia Fester ist. Nee. Wurde der ja anlässlich der Eröffnung von Schloss Dingsbums gefragt, 1873. Dann hat er gesagt, keine Ahnung. Von Bismarck ist doch gesunken. Von Mr. Wissen 2G. Mr. Wissen 2G. Aber wer wusste denn eigentlich wieder, dass Mr. Wissen 2G mal Kommunalpolitiker von der SPD war? Ach komm, das erzählst du doch jetzt nur. Nee, das war so. Politiker. Das hat er auch schon ein paar Mal zugegeben. Da muss ich immer dran denken. So. Ja. Ich glaub, bei unseren Satirikern würden wir uns auch wundern, was die so wählen. Ich meine, ja, Emilia Fester ist Reichs-TikTok-Tänzerin. In diesem Sinne. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Lasst euch nicht gendern. Oh, eins habe ich noch. Was sagt ChatGPT zu Bismarck und LGBT? Die wahre Stärke einer Nation liegt nicht in der Uniformität ihrer Bürger, sondern in der Vielfalt und Toleranz, die sie gegenüber allen Lebensweisen und sexuellen Orientierungen aufbringt. Otto von Bismarck. Was? So viel zu ChatGPT. Genau, alles akzeptieren können. Tschüss. Otto Max Espros. Otto von bis nächste Woche. Ah ja, bis in 2 Wochen. Ich. Was? Bin nächste Woche planmäßig nicht da. Aber ja. Oh.